ich leide ein Leidschmerzen. Ich habe Durchfall. Ich leide ein wenig ein Verstopfung. Ich habe Halsweh. Ich habe mich erkältet. Ich bin heiser. Ich leide ein Rheumatismus. Interessiert keinen, oder? Aber halt genau, das ist es. So sieht's aus bei mir. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Kinder, ich muss ja mal was gestehen. Soll ich mal was gestehen? Ich hab da letzte Woche so auf die Kacke gehauen. Dass letzte Woche 14 Jahre Sprechfunk war. Stimmt nicht. Heute ist erst 14 Jahre Sprechfunk. 7. Februar war das. Ach, ist mir das peinlich! Naja, kann man jetzt so nicht machen, aber da reden wir jetzt auch nicht weiter drüber. Darum soll es ja nicht gehen. Ich muss jetzt mal kicken, ob der Song jetzt hier da zu dieser Tatsache passt. Ansonsten reden wir dann mal, naja, vielleicht reden wir mal so über Sachen. Aber ich meine, ein Lied, was ein feierlicher Tag ist, heute heißt, könnte man doch, jetzt so Verdacht, könnte ich das doch mal mir zu Ehren spielen, oder? Ich mach's mal. Dauert nur eine Minute. Super! Genau, da freut man doch. So, Kinder. Wir telefonieren dann gleich, oder? Wir zünden dir die Lichter. Ach, das ist aber nett. Die leuchten hell und klar. Ach, ist das aber lieb. So froh wie dieser Tag begann. Sei nun das ganze Jahr. Sei nun das ganze Jahr. Das ganze Jahr sei schön und gut wie unsere. Das ist doch schön. Hallo, wer ist denn da? Der Obi. Der Obi? Obi. Der Opi. Hallo, Obi. Hallo, Kuttner. Na, wie ist so? Toll. Wie geht's? Was macht das Leben? Das Leben ist ganz toll. Echt? Ja. Wieso denn das? Na, heute läuft Kuttner. Ach so. Tolles Leben. Naja, für dich ja, für mich nicht. Wieso? Naja, für mich ist es Arbeit. Für mich ist es bittere, harte, mühsame, schmutzige, schweißtreibende, an die Nerven zehrende Arbeit. Okay. Arbeit. Das geht gar nicht. Was hast denn du den ganzen Tag so gemacht? Ich war in der Schule. Ja, aber dann den ganzen Tag? Danach habe ich... Wie lange warst du in der Schule? Ich war um 3 oder halb 4 war ich ungefähr zu Hause. Ja. Na ja, geht da. Ja. geht. Und dann? So ein bisschen rumgehangen. Playstation und Richterin Bärbel Salisch geschaut, oder was? Ja, so ungefähr. Ja, echt? Nein. Nee, los jetzt, sag mal ehrlich. Ich hab das interessiert mich schon. Hausaufgaben. Echt? Fernsehen geguckt? Ja. Gleich schon am Nachmittag? Naja, ist so üblich heutzutage, wa? Ja, es kam aber wahrscheinlich nichts Gutes, vermute ich mal. Ich weiß, ja, kann vermute ich nicht mehr dran erinnern. Ach so. Eieiei. Jetzt kam aber noch Simpsons und Mythbusters und mal, um mal Schleichwerbung zu machen. Ja. Ja. Naja, gut. Dann bist du dann irgendwie doch noch relativ glücklich geworden. Ja. Aber der Tag ist im Arsch, oder? Und sagen wir mal, dass irgendwas geblieben wäre, könntest du jetzt eigentlich nicht sagen, oder? Nee. Vom Tag? Nee. Eieieiei. Mein Tag war grausam, wenn man es mal so betrachtet. Wieso denn grausam? Nee, der war nur durch deine selbstverschuldete Dämlichkeit war der total für den Arsch und verschenkt. Ja, das stimmt. Oder? Also, kann man so sagen? Ja, absolut. Ja. Und was hast du heute gemacht? Den ganzen Tag gearbeitet. Lauter Kram gemacht, irgendwelchen Scheiß vorbereitet, mich noch mit Leuten getroffen, Sendung vorbereitet, mir nochmal die allererste Sendung angehört und überlegt, ob ich die heute hier nochmal spielen soll. Ja, die musst du unbedingt spielen. Die ist total langweilig. Die ist echt so langweilig. Ich hab's extra vorbereitet und hab überlegt, vielleicht machen wir heute einfach eine Stunde von der allerersten Sendung. Aber die ist echt ein bisschen öde. Also vielleicht suche ich mal so die dritte oder fünfte raus, wenn es da wirklich Interesse dran gibt. Ja. Dann wäre jetzt die einzige Möglichkeit. Also da irgendwie sowas so zu machen. Aber ansonsten echt öde. Ja, wir können ja Umfrage machen. Wurde auch die ganze Zeit über Politik und Radiopolitik geredet. So, damals ging es ja noch so mit DDR und DT64 und öde. Und ich gebe an wie eine Tüte Mücken und tu, wie wenn ich ein Radiomoderator wäre. Schrecklich, ich kann mir das echt nicht anhören. Mein lieber Scholli. Ja, wie lange kennst du die Sendung jetzt schon so? Seit anderthalb Jahren ungefähr. Kick mal eine an. Oh, davor war die Dufte. Oh, davor war die so spitze. Mein lieber Scholli. Boah, war das eine geile Sendung, aber früher das eben. Das immer noch so, auf jeden Fall. Ah, ja. Aber du musst dann wieder das Mauerlied spielen, auf jeden Fall. Echt? Ja. Die Mauer hat uns... Ich habe ja vor allen Dingen halt vor allem heute einen Song mitgebracht, der nochmal das Problem mit den jungen Menschen erklären soll. Ach so, ja. Der ist aber gut. Wie alt bist du? 14. Obi, ach, 14. Ach, da bist du ja noch ganz weit weg. Ja. Ja. Also vom 16 sein. Da kann man ja noch mal reden mit dir. Ja. Ja. Ansprechbar. Du bist noch ansprechbar. Ja. Was hörst du so für Musik eigentlich? Hörst du auch so schön? Ja? Nee, sag mal. Ach so, sag du erst mal. So Hip-Hop und Reggae ein bisschen. Ach so, Hip-Hop und Reggae. Ach, Reggae. Hab ich ja, mal kicken, heute ja so ansatzweise ist er auch mit. Vor allem den Urvater der Rapper, den ich praktisch zu meiner Schande, muss ich dir gestehen, erst vor kurzem quasi entdeckt habe, Gil Scott Heron, der echt großartig ist. Den werden wir nachher mal ein bisschen hören. Und, naja, so, Reggae im weiten Sinne auch. Cool. Super. Ja. Obi, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja. Okay, tschüss. Ciao. Hallo, Freundchen. Ja, hi Kuttner, ich bin's wieder, Marvin. Marvin? Ja, genau. Also, Du bist doch aus dem 16-Jähriger. Ja, aber da gibt's keine Probleme dabei. Nein, ich frage ja nur. Ja, ich meine jetzt, du bist immer derjenige, der... Nein, ich stelle nur fest, dass alle... Ich verstehe das nicht. Es gibt aber auch Leute, die eine gewisse Reife haben. Ja, aber nee, ich verstehe einfach nicht, wie alle Leute 16 sein können. Ja, vielleicht waren unsere Eltern vor 16 Jahren ein bisschen fleißiger als die jetzt heutzutage. Fleißiger, die haben nur statt Scheiß im Kopf gehabt. Ja. Und haben nur Quatsch gemacht offensichtlich und nicht mal verhütet. Da muss ja nicht irgendwie falsch verhüt, sein. Gott, wie? Ja, oder vielleicht waren sie ein bisschen gottgläubiger und haben ja auf dem Vatikan gehört. Deine Eltern? Nee, ich glaube eher nicht, aber naja. Nee, oder? Die gehören da eher sicher zur Quatschfraktion und nicht zur Vatikanfraktion. Eher doch zur nicht zur Vatikanfraktion, aber sind gläubig beide, also. Also was? Also was? Nein, also sind gläubig, also ziemlich gläubig. Du glaubst, dass die glauben? Also ich weiß, dass die glauben. Du weißt, dass die glauben? Sogar Priester, also. Ach so. Ja, das ist ganz interessant. Und für wen? Für dich? Das ist also, ja. Naja, für mich nicht so wirklich, aber naja. Und du? Ich, Glaubst du, dass du glaubst, oder glaubst du, dass du nicht glaubst, oder glaubst du gar nicht, oder glaubst du? Ich glaub gar nicht mehr. Mit 16 schon nicht mehr glauben? Ja, mit 16 schon Atheist sein, nicht? Ja, wie denn? Aber du wurdest doch dann sicher, wenn dein Vater Priester ist? Na, aber sicher, ganze Tortur durch, ja. Hier Kindergottesdienste und alles Mögliche. Also und wie sieht dann die Ablösung vom Glauben aus? In einem, die sieht so aus, mit 14 Konfirmation gehabt und... Ja. Tja, dann war ich noch bekennender Christ, quasi, wenn man so nimmt, und bin aber dann, also hab dann immer weniger zum Gottesdienst, und dann habe ich im Chor mitgesungen, aber das hat mir überhaupt gar nicht gelegen, und das war so ein schleichender Prozess, und irgendwann war Bang, Ende. Also so, Hatten wir dir der Chorgesang nicht gefallen? Ich bin jemand, der richtig gut singen kann, Kuttner. Und das lief dann daraus hinaus, dass ich immer Playback gesungen habe beim Chor und Wieso, ja. Was heißt ein Playback? Du hast nur die Lippen bewegt, oder? Ja, eben. Aha. Weil ich irgendwie keinen Ton rausbekommen habe. Warum nicht? Achso, weil du nicht singen kannst, oder was? Ja, eben. Ich hatte so eine innere Barriere aufgebaut. Achso, ich dachte, du singst wirklich toll. Nee, ach Quatsch, Ironie. Nee, achso. Kann ja sein. Naja. Ich sing zum Beispiel auch total scheiße. Also ich denke, ich würde auch immer nur Playback singen, hast du recht. Ja, also für mich selbst singe ich ja gerne, also ist ja, ja nicht, aber ich meine nicht für andere singen. Aber ich habe hier was für dir vielleicht entgegenkommt. Stopp. Ja, kennst du Pater Perle? Nee, aber ich würde gerne mal wieder Scherben hören. Der Pfarrer aus dem Ruhrgebiet habe ich heute nicht bei. Ah, schade, weil das hast du damals mal ein bisschen häufiger gespielt. Ja, naja, immer mal unterschiedliche Sachen. Und ich hab dich auch letzte Sendung um 0:54 gefragt, wieso du zur Stasi gegangen bist. Ach so, genau, da wollte ich dir eine E-Mail geben, Nee, ich sollte schreiben, aber unser Internet ist gerade im Arsch. So. Also ich weiß, dass du zwar nur so ein kleiner Stasi-Spitzel warst und dass du beinahe mal bei Fritz rausgeflogen wärst. Naja, weil ich damals gesagt, also ich will's noch ganz kurz erklären, dann erspare ich mir vielleicht lange Briefe. Ja, bitte. Ich bin nicht zur Stasi gegangen, sondern die Stasi ist gekommen. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Ja, natürlich. Zum Beispiel in einer Situation, da wusste ich aber ja nicht, dass es die ist, als ich noch bei der Armee war. NVA nehme ich mal. Bei der NVA. Da hatte ich anderthalb Jahre meinen Grundwehrdienst. Und da liefen übrigens ziemlich komische Sachen. Die haben dann irgendwie immer gerne abends Nazi-Fernsehen gekickt und so. Also so vor 40 Jahren sich immer gefreut, wenn die Wehrmacht durch die Straßen marschiert ist. Herrlich. Und das waren so schwer proletarische Fraktionen von Leuten, mit denen ich da zusammen war. Das waren so Baupioniere, die dann ihre Frau gerne mal im Winter 6 Stunden auf den Balkon gestellt haben, bis die Polizei kam und sie wieder reingeholt hat. Und so eine Geschichten. Und da wurde irgendwie auch ziemlich viel rumgeballert und so ein Quatsch. Und dann kamen da Leute an, haben gesagt, ich soll mal in die Zimmer, warte mal, in die Zimmer kommen und mal, und dann hat man da irgendwie Gespräche geführt, die ich irgendwie akzeptiert habe, von denen ich dann im Nachhinein gemerkt habe, dass es die Stasi war, und danach wurde ich dann, als ich wieder draußen bei der, außer weg von der Armee war, bekam ich so eine Vorladung von der Polizei zur Klärung eines Sachverhalts, da sollte ich mal hingehen, dann war da aber, saß da ein Zivilist, hätte auch Kripo sein können, weiß ich auch nicht, dann ging es so hin und her. Dann haben die gefragt, ob ich bereit wäre, mich mit denen zu unterhalten. Hat gesagt, klar bin ich bereit, mich mit denen zu unterhalten, weil ich mich prinzipiell eigentlich immer mit jedem unterhalte. Und dann gab's so einen Punkt, dass die dann ankamen und die gefragt haben, ob ich mich nicht irgendwo hinsetzen, so ein Café setzen könnte und Leute anquatschen. Und hat gesagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht, stelle ich mich zu doof an, ist mir irgendwie nichts. Und dann war das quasi vorbei. Also viel Trubel um nichts. Ja, nichts, wissen wir auch nicht, ob's nur nichts, weiß ich auch nicht. Aber jetzt sind eben so, ja, ich meine, von daher gibt's dann immer so große Überschriften, Stasi-Spitzel, und dann, naja, was ist es? So eine Geschichte. Ja. Gut, das war's. Ist das durchgeklärt, oder? Also für mich auf jeden Fall. Du kannst ja noch eine Frage stellen. Noch eine? Ich hab's jetzt irgendwie relativ versucht, kurz und überschaubar zu machen. Nee, das reicht mir. Also ich war da einfach mal nur mal interessiert und ich wollte das mal wissen. Naja, und da gab es damals, wie gesagt, 95 oder wann das war, ziemlich große Diskussion, aber da gab es eine Diskussion, die ich im Sender geführt habe, dann so eine Diskussion in der Volksbühne, wo jeder hinkommen konnte, dann habe ich ein Interview in der Taz gemacht, weil das waren so Leute, mit denen ich alle zusammengearbeitet habe, da dachte ich, es ist ganz wichtig, dass ich mich darüber mit denen unterhalte, und dann war dann nach einem halben Jahr, kamen die dann zum Schluss eher alle, dass es jetzt nicht so schrecklich war. Kann ich ja nur hoffen, dass ich keine neue Welle entfacht habe. Ja, naja, damit muss man dann auch leben. Aber das ist natürlich irgendwie komisch. Ich meine, das ist alles irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre her. So, wo du denkst, aha, na, da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, was man da gedacht hat, was da so war. Aber, okay. Ja, ja. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, du spielst irgendwie was Schönes an Musik. Weil dann bist du nämlich mal endlich mal rechtzeitig mit den Nachrichten fertig. Ich will ja nicht rechtzeitig. Das ist ja mal so der... Wobei, kriegt man jetzt sind's noch... Eieiei. Nee, jetzt müssen wir hier noch 2 Minuten quatschen. Ach, ehrlich? Und dann spiele ich was Schönes. Jetzt kannst du mich ja noch mal was fragen. Und zwar, ich höre gerade dran. Aha, aha. Hast du denn da Stress mit deinem Vater, wenn du gesagt hast, du glaubst nicht mehr? Na, aber... vielleicht jetzt ganz clever drüber zu reden, weil mein Vater im Nebenzimmer ist und gerade irgendwie was liest. Aber das macht ja nichts. Riskieren. Tja. Also ich meine jetzt wirklich bloß bösen Stress oder ich meine, so Diskussionen wäre ja normal. Ja, Diskussionen, also Stress, ich hab's zu spüren bekommen, also bilde ich mir jedenfalls ein. Inwiefern? So, inwiefern, dass da gab's generell relativ viel Stress zu Hause. Und das hat sich darin geäußert, dass ich mit, ich glaube 15 oder so, relativ früh wieder zu Hause sein sollte. Und bei mir ist das Problem, ich wohne in Altklinike und bis ich in der Stadt bin, dauert es 1 Stunde. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwo auf eine Party gehe oder anderes Vergleichbares, bis ich dann zu Hause bin, also habe ich also immer nur den halben Abend zur Verfügung gehabt und das habe ich dann konsequent nicht eingesehen und bin einfach mal... Aber das hat ja jetzt mit dem Glauben nichts zu tun. Das ist ja irgendwie normaler Stress, den du wahrscheinlich auch hättest, wenn dein Vater nicht Priester wäre. Nicht wirklich, das hat sich radikal geändert. Also zuerst war das so ziemlich liberal und dann auf einmal... Als du noch geglaubt hast, durftest du länger weg... Ja, so verschiedene Sachen. Konnte ich wegbleiben, wie lange ich wollte, wenn ich dann am nächsten Tag eben zur Kirche gegangen bin. Also war es kein Problem, dass ich mal... um 4 Uhr zu Hause nach Hause gekommen bin. Ach so. Und als vom Glauben abgefallener wurden dann etwas strengere Seiten aufgezogen. So oder so ähnlich. Außerdem, das ist ja so eine Familiensache. Also wenn die ganze Familie gläubig ist, dann ist es ein... Wer gehört ja noch zur Familie? Deine Mutter? Hast du noch Geschwister? Ja, 2 Stück, einen großen und einen kleinen Bruder. Ja. Der große Bruder geht auch nicht mehr und mein kleiner Bruder ist gerade 10, also da hat sich die Frage erledigt. Aber der große Bruder ist auch vom Glauben abgefallen? Mehr oder weniger, ja, so eigentlich schon, ja. Und kannst du dich mit dem darüber unterhalten? Wie groß ist der, wie alt ist der große? Der ist 19. Also mit denen kann ich mich ganz gut unterhalten. Wir verstehen uns richtig gut eigentlich und also, naja, unterhalten. Also ich habe mich da noch nie, also es gibt 2 Leute, mit denen ich mich bis jetzt darüber unterhalten habe. Also erstens unseren Schulfahrer und also Fahrer und zweite Person bist du und die 6 Millionen Leute, die jetzt hier zuhören. Naja, die lernen vielleicht was. Du hast dich mit dem Schulpfarrer darüber unterhalten, dass du jetzt gewissermaßen nicht mehr an Gott glaubst und dadurch Stress mit deinen Eltern hast, oder wie? Genau. Und zwar, also ich bin, nachdem ich eben nicht mehr zur Kirche gegangen bin, aber trotzdem noch Religionsunterricht gegangen, weil das ganz, ganz gemütlich war, immer so Tee trinken und vor allem nicht über Religion reden, also doch auch schon über Religion, aber wir haben da relativ viel gemacht und also über andere Kulturen und ganz großartig diskutiert und so. Das war ziemlich lustig eigentlich immer, so die paar Jahre. Der ist jetzt gegangen, aber ist auch egal. Ja, und von daher, zu dem hast du ein gutes Verhältnis gehabt und mit dem konnte man über sowas reden. Ja, ein ziemlich gutes Verhältnis. Ja. Und dein Verhältnis jetzt grundsätzlich zu den Eltern, ist das immer noch sehr angespannt oder? Wobei es ja irgendwie typisch ist in dem Alter, 15, 14, 15, 16. Tür und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. Und ja, das Verhältnis ist perfekt, natürlich, Hüstel. So schick ist es immer noch nicht, finde ich. Ja. Naja, vielleicht musst du irgendwie auch mal das Gespräch mit deinen Eltern anfangen. Ja, das ist so. Ja, das ist schwer, ist klar. Das ist schwer, aber ich bin jemand, der gerne so diskutiert, nicht? Und ich habe den Eindruck, dass mit meinen Eltern... Oh ja, schrecklich, diskutierende 16-Jährige. Ja, ey, es gibt genügend 17-Jährige, die diskutieren. Ja, auch schrecklich! Das ist natürlich in Ordnung. Okay. Marvin, ich danke dir für deinen Anruf und spiele dir eine Musik, die deine Eltern sicher mit Vergnügen hören. Na, dann auf zu Bach. Nee, nicht Bach. Pater Perne. Ja, dann... Pater Perne. Hör mal hin. Fängt schon mal gut an, oder? Ja, so ein bisschen beruhigend, als bis jetzt jedenfalls. Gleich. Ich nehme die Gitarre zur Hand, singt er gleich und zieht durchs Land. Ich nehme die Gitarre zur Hand, die Finger berühren die Seite. Mach das Radio laut, dann finden deine Eltern den Glauben an dich vielleicht wieder. Ja, ich kann nur mal Radio anmachen, aber dann schalt gleich, ich gehe dann mal lieber raus. Okay, tschüss Marvin. Ja, mach's gut, ne? Ich wünsche dir noch ein paar weitere 16 Jahre. Ja, ciao. Sie führen durch Tage und Nächte und mit ihnen eilt hin die Zeit. Viel schneller oft, als ich es möchte. Ich nehme die Gitarre zur Hand, die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Der Zug rollt hinein in die Stadt, er hält viele Menschen verwahrt. Stunden vergess ich das Eilen. Ich nehm die Gitarre Hand, die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Die Menschen, sie schauen zu mir her, und ich soll nun singen, und alles wird plötzlich so schwer. Nur suchend die Lieder erklingen. Ich nehm die Gitarre zur Hand, die Finger berühren die Saiten, und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie alle Sorgen mir fort. Und dann ist der Abend vorbei, die Menschen verlaufen sich wieder, sie gehen und summen dabei, die Herzen voll Freude und Lieder. Ich nehm die Gitarre zur Hand, die Finger berühren die Saiten und mit ihrem ersten Akkord nimmt sie. Pater Pernewald. Trotz Hausarrest und elektronischer Fußfessel. Trotz Bewährungsauflagen und Fatwa. Und Mahatma. Und anderen Worten mit A. Er ist wieder unterwegs. Aha. Fritz präsentiert Star Wars. Ja. Nun ist es mal wieder Zeit für Tommy Wash live. Vielleicht erstmal ein paar Zahlen. 12.000, 125.999 und 198.666.007. Star Wash. Tommy Wash live und unterwegs in Berlin und Brandenburg. Alle Termine unter Fritzi und im Radio. Fritz vom RBB. Um 22.32 Uhr. Fritz, Info, Nachrichten. Ich wäre dann soweit. mit er ist dann soweit, Gerald Kötter-Heinrich. Ach so, dann geht's ich ja plötzlich so los. Ich war so fasziniert, gut, die Proteste gegen Karikaturen des Propheten Mohammed lassen nicht nach. In Teheran warfen Demonstranten am Abend Steine und Brandsätze auf die norwegische Botschaft. Außerdem brach der Iran alle Handelsbeziehungen zu Dänemark ab. Der Der als Terrorhelfer verurteilte Marokkaner El Motassadek ist aus der Haft entlassen worden. Das Hamburger Oberlandesgericht setzte eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe um. Das hatte einer Verfassungsbeschwerde Motassadeks stattgegeben. Im Streit um das Nürnberger AEG-Werk droht jetzt der Mutterkonzern Electrolux mit einer früheren Schließung. Durch jeden Streiktag in Nürnberg würden 10 Stellen bei Electrolux verloren gehen, so der schwedische Konzern. Deshalb denke man über eine schnellere Produktionsverlagerung nach. Der Weltfußballverband hat mit harten Strafen auf die Ausschreitungen nach dem WM-Ausscheidungsspiel zwischen der Türkei und der Schweiz reagiert. Die Nationalmannschaft muss die nächsten 6 Heimspiele in der Qualifikation für die Europameisterschaft auf neutralem Boden absolvieren. Außerdem finden sie unter Ausschluss von türkischen Zuschauern statt. In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC gegen Bayern München 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse der Dienstagsspiele: Kaiserslautern gegen Köln 2:2, Dortmund schlägt Duisburg 2:0 und Mainz gegen Bielefeld 1:1. Wetter. Heute Nacht regnet es verbreitet weiter. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 4 und 1 Grad. Es weht außerdem ein recht frischer und böiger Wind. Morgen gibt es stellenweise auch noch Regen und Schneeregen. Das Ganze lässt aber ein bisschen nach bei 3 bis 6 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz B87 Frankfurt-Oder Richtung Torgau zwischen Lübben und Duben ist die B87 in beiden Richtungen gesperrt, weil die Fahrbahn überspült ist. Auch in Berlin und wahrscheinlich auch sonst wo gibt es teilweise überspülte Straßen. Da fährt man vorsichtig durch oder überhaupt nicht. Man versucht, man lässt es sein. Man geht zu Fuß, man setzt eine Badekappe aus. Man rudert, genau, danke für den Hinweis. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr kommt da durch. Ansonsten keine Meldung, gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. When I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg raged and the body sank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, "Who killed the Kennedys?" Well, after all, it was you and me. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. I hope you guess her name. Oh, yeah. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. Just as every cop is a criminal, and all the sinners are saints. As heads is tails, just call me Lucifer, 'cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste. Use all your well-learned politesse, or I'll lay your soul to waste. Come on, tell me, what's my name? Come on, tell me, honey. I said, guess my name. Come on, tell me, baby. I said, what's my name? I'll tell you one time. Yeah, you're the brain. The King. Nur nicht wirklich The King, nur nicht wirklich Elvis, aber The King mit dem einem der Stones-Klassiker Sympathy for the Devil. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo, hallo? Hallo? Ja, Mensch, wir dürfen heute nicht so viel quatschen. Ich habe so schöne Musik dabei. Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin Jonathan. Jonathan? Ja. Sag mal, wie alt? 14. 14? Ja, so wie Nils. Mensch, Meier. Ja, wir gehen auch. Kinder, sag mal, ihr werdet doch immer jünger. Ja, so sieht's aus. Ja, das ist ja aber auch komisch. Ich werde immer älter, ihr werdet immer jünger. Wie kommt denn das? Ich weiß es nicht. Das ist echt ein Rätsel, wie, was gibt's denn noch so an Rätseln? Warum die Marmeladenstulle immer mit mir Sicht nach unten fallen, wenn sie runterfallen, oder? Ja. Ja. So, ja. Du hast ja jetzt wahrscheinlich einen starken Grund, hier anzurufen. Weil du, hab ich ein Thema? Ja, ich hab vorhin ein Thema genannt. Ja, das habe ich eigentlich gehört. Oder, ach, warum denn nicht? Nee, ich aber warum rufst du dann an, wenn du nicht weißt, worum welches Thema das ist? In der Schule meldest du dich da auch nicht freiwillig. Vor allen Dingen nicht freiwillig, wenn du die Frage nicht verstanden hast. Ach naja, das macht auf jeden Fall immer Eindruck, oder? Aber bei mir nicht. Na, wenn man sich so meldet und dann so, ach nee, doch nicht. Ach, muss man mal kurz überlegen. Nee, das schindet überhaupt gar keinen Eindruck. Das schindet schlechten Eindruck. Naja. Ja, muss ich mal sagen. Ja, tut mir leid. So, Jonathan, in welchem Gebiet bist du denn besonders kompetent? Das war, wenn wir jetzt schon miteinander reden, ohne dass du Ahnung hast, dass du wenigstens doch den Eindruck hinterlassen könntest, du hättest Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Na, aber auf irgendeinem Gebiet musst du dich doch auskennen. Ja, Sport kenne ich mich zum Beispiel. Wo denn? Fußball. Da hab ich ja wieder keine Ahnung. Willst du mir was erzählen? Haben die schon gespielt hier, die Bayern? Nee, morgen oder heute? Nee, oder spielen die gerade? Hertha 0-0. Wie weit steht's? Wie lange spielen die denn schon? Nee, ist schon vorbei. Ist schon vorbei, 0-0? Ja. Volles Flaschenspiel von beiden Seiten, oder? Nee, der Hertha hat gut gespielt. Weil sie keinen Rin gekriegt hat, meinst du? Aber die haben ja auch keinen Rin gekriegt. Die haben keinen Rin gekriegt und haben keinen Rin gekriegt. Naja, das ist gut in Spielen. Naja, gegen Bayern immerhin. Mensch, dein Begriff von gutem Spiel möchte ich aber auch nicht haben. Na, gegen Bayern hätte 5-5, das wäre doch toll. Sowas macht doch Spaß, oder? Das sieht man doch gerne. Aber 0-0, oh, man wartet da die 90 Minuten auf, dass ein Tor fällt und nichts passiert, nichts passiert. Ja, ich warte auch mal, dass der Kahn wieder heult wie im WM-Finale, wenn er da so an seinem Pfosten sitzt. Und hat er heute geheult? Nö, hat er keine Rinde gekriegt, wa? Ja, eben. Ja, aber vorne, die haben wir auch, naja, egal wie. Ach so, naja, aber worüber soll man sich da jetzt, ja, Mensch, jetzt bin ich schon wieder am Ende hier, was mit dem, was das Unterhalten betrifft. Ach Mann, was machen wir denn da? Eigentlich habe ich ja ein Thema gehabt, was man mal in seinem Leben zu lange gemacht hat. Oh, ich habe bestimmt zu lange Computer gespielt. Insgesamt? Nee, heute oder was meinst du? Nee, insgesamt. Insgesamt in deinem Leben? Was hast du denn immer so gespielt? Ich habe ja davon überhaupt keine Ahnung. Aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern nur, weil ich irgendwie blöderweise nie die Zeit habe. Man muss sich ja echt einfummeln, oder? Sag mal, wenn man so ein Spiel neu installiert. Ja. Und jetzt erstmal rauskriegen, wie, wo, was funktioniert, bis man so halbwegs souverän spielen kann. Wie viele Stunden gehen eigentlich ins Land? Naja, es kommt drauf an, was man spielt, oder? Ja, aber eben auch so, bis man die Waffe wechseln kann und ballern und sich vorwärts, rückwärts bewegen und weiß, was die rote Kreuzpäckchen bedeuten und so weit. Naja, es hängt von jedem irgendwie, denke ich mal, individuell ab. Naja, du hast jetzt schon so viel Spielerfahrung, dass du das in einer halben Stunde raus hast, oder? Ja, das würde ich nicht behaupten, aber ich denke mal, dass es schon relativ gut klappt. Also so 2 Stunden braucht man, um sich einzufummeln. Ich weiß es nicht. Ja, und so sagen wir mal so bis zum 2. oder 3. Level zu kommen? Wie lange dauert das normalerweise? Kannst du das sagen? Naja, Level, ich meine, es gibt auch Spiele ohne Level, also es ist schwierig. Ja, kann man keine so eine pauschalen Aussagen machen. Ja, aber auf jeden Fall, nehmen wir mal so ein durchschnittliches Spiel, weil du mal so gespielt hast. Bist du mal irgendwo bei irgendeinem Spiel ans Ende gekommen, ohne jetzt irgendwie nachzukicken? Ja. Ohne Tricksen? Ja, ohne. Wie lange hast du dazu gebraucht? Also ich habe San Andreas, das ist so eine Mischung aus Rollenspiel, Autorennen und irgendwie Ego-Shooter. Da habe ich insgesamt 40 Stunden für gebraucht, so. Ach so, das wird so mitgeschnitten, 40 Stunden. Ja, das kommt aus Spielen. Aber das heißt, wenn du 2 Stunden am Tag spielst, wird ja nicht wenig mehr. Wäre ja schön, wenn du 2 Stunden am Tag lesen würdest. Dann hast du gewissermaßen 3 Wochen lang jeden Tag 2 Stunden gespielt. Ja, mein lieber Scholli, ja. Aber hast du was gelernt dabei? Nee, eigentlich nicht. Stimmt, auch schrecklich, oder? Ja, ich ärgere mich im Nachhinein auch immer, aber es ist eigentlich so, naja, keine Ahnung. Oh, ja. So wie Nils, der hat auch nichts immer nicht. Ja, aber lesen ist auch keine Alternative, oder? Ja, doch, eigentlich schon, aber... Nein, ich meine jetzt wirklich, nee, moralisch ist klar, lesen ist moralisch ist eine Alternative, aber für dich jetzt nicht, oder? Doch, eigentlich schon, aber ich lese nur so Bücher, also ich muss irgendwie, wenn mir ein Buch gefällt, dann lese ich es auch schnell durch, aber sonst so, es gibt viel... Aber weiß man ja vorher nicht, ob es einem gefällt. Naja, eben. Deswegen lieber nicht lesen. Naja, ja, das ist gut gesagt. Dann kannst du ja mal anfangen, wegschmeißen, bis du wieder weiter hast, wirklich funktioniert. Ja, so läuft's bei mir. So läuft's bei dir? Ja. Und was funktioniert so? Naja, so Fantasy, Mittelalter, Science Fiction. Oh nee, bitte nicht. Also was denn dann? Ich bin da so eher Realist. Was heißt ein Realist? Naja, du willst ja jetzt nicht Maxim Gorki lesen, oder nein, was? Nein, aber ich kenne so Leute, die irgendwie so Fantasy-Romane lesen und so Star Wars und übelst abgedreht sind. Ja. Ja, nee. Machst du nicht? Nee. Ach so, gut. Dann bleiben wir mal bei dem, was hat man in seinem Leben zu viel gemacht? Computer gespielt, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Noch irgendwas? Ich weiß nicht, ich kann's ja, ich bin 14, also ich kann's noch nicht so einschätzen, aber fällt mir, ne, keine Ahnung, bestimmt noch irgendwie gewartet bestimmt. Mensch, ist das rührend, dass du zu viel gewartet, aber worauf denn? Na, auf alles. Aber wann? Du stehst bei Aldi an der Supermarktkasse. Wie lange in deinem Leben hast du an der Supermarktkasse gestanden? Oh, weiß ich. Naja, abgesehen davon, dass es nervt, schaue ich mir aber mal ganz gerne die Körbe der mit in den Schlangen und die Leute dazu passenden Leute an. Ich vergleiche dann immer, was welche Leute mit welchen Gesichtern oder welchem Outfit wohl im Korb haben mögen. So wie das so zusammenpasst. Das finde ich mal ganz interessant eigentlich. Also wo man dann so Junggesellen sieht, so mit so ein bisschen Spaghetti, ganz wenig Feldsalat und dann noch irgendwie so eine irgendeine rote Soße. Wo du weißt, das ist jetzt das Abendbrot von denen heute oder sowas. Ja, oder eben so Party-People, die dann so den billigsten Wodka und irgendwie so ein Red Bull-Zeug sich einlegen. Da hast du ohne Vorstellung, worum es geht. So. Ja, wir haben so einen Säufer im Haus, der kauft immer nur Toastbrot und Hackfleisch und eine Menge Alk halt. Ja. Auch immer so, ja. Na gut, was hast du denn aber bei dir im Körbchen? Ja, du bist ja für Mutti und Vati einkaufen. Na, im Aldi-Korb. Achso, im Aldi-Korb. Na ja, Toilettenpapier und so. Na, ich denke, du wartest da immer. Ja, schon. Nee, so insgesamt. Also, ja. Also, du wartest jetzt eigentlich nicht direkt, Anna. Naja, doch schon. Aber nicht eigentlich. Naja, doch, ich gehe meistens mit, aber ich sag... Mit wem denn? Ja, mit meiner Mami gehe ich immer einkaufen. Ja, nee, da latschst du doch, da hängst du dir doch am Rockzipfel und latschst bloß irgendwie ein bisschen hinterher, oder? Nee, ist ganz lustig, weil ich habe noch eine kleine Schwester, die ist gerade 2 geworden und... Die hängt dir am Rockzipfel und du hängst deiner Mutter am Rockzipfel und ihr seht alle aus wie im Märchen. Ja, genau. Genau. Die lässt immer was mitgehen, klaut immer Sachen so. Mein lieber Scholli. Also meine Schwester, nicht meine Mutter. Ah ja, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, dass ich dir danke für deinen Anruf. Ja. Und die letzte Musik spiele, die genau das Problem der jungen Menschen aufs Plastischste beschreibt. Ist cool. Da musst du jetzt genau hinhören. Und wenn du Gelegenheit hast, schneid sie mit. Ist von Guts, The Choice of a New Generation heißt es. Okay. Okay. Kann ich mal schnell wen grüßen? Nein! Ihr grüßt da, hier wird nicht gegrüßt in der Sendung. Die ist total grußfrei. Okay, dann grüße ich nicht. Okay. Gut, Guts. Dingschen auf, wie heißt es? Choice of a New Generation. Der beschreibt, wie gesagt, hört mal genau hin, dann wisst ihr, worum es geht. Alles schaut auf die Jugend der Welt, die die Zukunft in den Händen hält. Doch reibt deine Augen und schau noch. Denn diese Gestalten sind eine Qual. Coole Typen mit langen Gesichtern, fesche Mädels mit Fliegengewichten. Heute stehen sie noch auf den Gassen rum und morgen bringen sie uns alle um. Denn die Jugend vergeht wie der Schnee im See. Der Macht. Ja und dann, liebe Freunde, gute Nacht. This is the choice, this is the choice, this is the choice of a new generation. This is the choice, this is the choice, this is the choice of a new generation. This is the choice, this is the choice, this is the choice of a new generation. This is the choice. The choice of a new generation. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ach, hallo, wer bist du denn da? Hallo, ich bin die Anne. Hallo, Anne. So, ich will mal heute mal rauskriegen, was ihr in eurem Leben alles schon zu lange gemacht habt. Zu lange zu viel gemacht habt. Ja, ich habe ja vielleicht das Gefühl, dass ich zu lange Sendung schon mache. Naja, wollte ich nur mal so andeuten. Wir haben jetzt immer gehört, zu lange zu viel Computer gespielt. Ja, ich mach so zu lange oder zu viel Faulenzen vielleicht so. Wie alt bist du denn, Anne? Ich bin 16. 16, genau. 16! Du hast schon, naja. Ach so, jetzt, nee, aber so, was man jetzt so aktiv macht. Irgendwas, was man so, irgendwas, wo du denkst, oh nee, nicht noch mehr. Ist ja jetzt nicht Faulenzen, ist ja nicht so, dass man, oh nee, nicht noch mehr Faulenzen, sondern man faulenzt einfach so weiter. Stellt im Nachhinein fest, vielleicht, dass man viele gefaulenzt hat, aber jetzt so, wo man sagt, gemacht. Etwas zu viel gemacht, zu lange gemacht, zu häufig gemacht. Ja. Nischt. Nischt, nö. Nischt, nö. Nö. Ja. Ja, dann können wir jetzt mal auch nischt, nö machen, wa? Ja. Ja. Würde ich mal weiter telefonieren, okay? Wie bitte? Dann würde ich mal weiter telefonieren. Ja. Ja, okay. Tschüss, Anne. Ja, tschüss. Hallo, hallo. Hallo. Hallo. Ja, wer ist denn da? Der Björn. Björn. Lass mich raten. Willst du raten? Dein Alter. Ja, dann mach mal. Nee, mach ich lieber nicht. Ja, wieso nicht? 16! Ey, richtig! Ehrlich? Ja. Nein, ist doch unglaublich, oder? Ich glaube, seitdem ich mich darüber seitdem ich das thematisiert habe, hier rufen nur noch 16-Jährige an. Und fühlen sich dadurch aufgefordert wahrscheinlich, und während andere sich abgeschreckt fühlen. Das ist auch Quatsch. Man kann mich auch anrufen, wenn man nicht 16 ist. Keine Sorge, ich bin mal 17. Björn! Ja! Hast du dir denn jetzt Gedanken gemacht, was das Thema betrifft? Scheint ja nicht so die Stärke der hier anwesenden Anrufenden zu sein. Gedanken gemacht? Hm. Ja, Gedanken gemacht, Gedanken gemacht. Das ist so anstrengend auf dem Abend. Nee, du willst wissen, was wir zu lange gemacht haben, ja? Ja, naja, zu viel, zu lange, genau. Aber eben gemacht, nicht irgendwie, na, ich hab zu lange nichts gemacht. Na, Schule halt, ist doch logisch. Nee. Welche Klasse bist du denn jetzt? Elfte. Na, hättest du mit der achten abgehen können. Hätte ich, hab ich auch nicht. Ja, aber also insofern machst du ja dann doch mit Absicht offensichtlich dein Abi noch wahrscheinlich. Ich wollte ja nicht so enden wie du. Da wollen wir mal sehen, Baby, ob du dein Abi überhaupt zu Ende kriegst. Ja, da wollen wir mal sehen. Hast du ich hab's damals geschafft. Schön, freut mich für dich. Nee, stimmt nicht. Freut dich nicht für mich. Wolltest mich nur anmachen. Nee, sonst könnte ich jetzt nicht mit dir reden. Wieso? Hättest du nicht diese wundervolle Position bekleidet? Nö, stimmt doch nicht. Die haben ja jetzt nicht nach dem Abi gefragt, als ich hier angefangen habe. Nach was denn so? Na, nach Aussehen, nach irgendwie Dufte sein. Also? Genau. Und da ich verdammt gut aussehe und total Dufte bin, haben sie mich genommen. Und hätte jetzt hätte ich mit 8. Klasse wahrscheinlich Uhr gekriegt. Er duftet bis zu mir. Warte mal, ich kick mal, ob hier noch ein 16-Jähriger ist, dann kannst du dich mal mit dem bis im Moment unterhalten. Was hältst du denn davon? Halt die Sprache. Hallo? Nee. Hallo, bist du 16? Nee, bin ich nicht. Was bist denn du? Ich bin erst 13. 13? Willst du dich mal mit einem 16-Jährigen unterhalten? Der total fit und lustig ist? Wenn er möchte? Ja, macht mal. Hast du auch mal was? Sagst du? Wie heißt denn du? Christoph. Christoph, Und du? Björn. Jan. Björn. Björn. Jo. Na dann. Und, hast du was zu erzählen? Ich zu erzählen? Ja. Die Uhrzeit muss ich ja meine Hirn anstrengen, ist ja schwer. Schule ist glücklicherweise schon vorbei. Ja, jetzt auf dem Abend schon, aber morgen früh geht's wieder los. Ja. Ich habe ja morgen die ersten beiden Stunden Ausfall, ich muss jetzt um 10 anfangen. Ach, Kinder, ihr führt ja ein Gespräch im Radio. Da gibt's irgendwie Leute, die zuhören. Ja, stimmt, wir sollten mal... Jetzt seid mal ganz ehrlich, würdet ihr einem Gespräch zuhören, wo... Schule ist ja heute vorbei. Ja, aber morgen ist wieder Schule. Und erste Stunde. Echt? Soll ich einen Vorschlag machen? Nee. Ja, mach mal. Wir unterhalten uns über was Sinnvolles. Ja, ich schmeiß euch mal wieder raus. So geht's auch. So, was machen wir jetzt hier? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Naja, Mensch. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Martin aus Cottbus. Martin aus Cottbus. Meinst du? Lass mich raten. Ja. 16. 15. Ja. Martin, Thema ist heute... Warte mal. Kinder, schaut euch jetzt mal alle zusammen. Beschäftigt euch mal einen Moment alleine. Ich verzweifle hier gerade mal ein bisschen, okay? Samt. Hallo? Ach, du Scheiße. Ja, der wer hier Schall macht, fliegt raus. Gut, ne? Ich möchte was zum Thema sagen. Mensch, das ist ja geil. Zum Thema? Ja, ich möchte nämlich erstmal rausgeschmissen, Kuttner. Ich möchte nämlich erstmal sagen, dass ich möchte Marv gratulieren, der vorhin angerufen hat, der war. Hallo? Ausgeschmissen. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wie geht's denn euch? Hallo? Ja. Ja. Hier ist erstmal der Christoph, ne? Ja, hier auch. Mensch, hier nicht? Hier ist der Julian. Herr Julian. Ach Julian, ich wollte noch mal was zum Thema sagen. Julian, wie alt bist du denn? Ich bin 13, ich war eben schon mal dran. Ich bin nicht dazu gekommen, was zu sagen hier. Aha. Ich bin 15. Ich hoch. Ja? Ja, ich wollte noch zum Thema sagen, viel Christoph zu lange, hat was zu man viel macht. Gegessen. Was in deinem los? Leben. Christoph hat zu viel gegessen. Was? Ich habe zu viel gegessen? Bin ich erst mal dran? Ja, mach was du willst. Naja, also zu viel in Einkaufszentren gesessen mit irgendwelchen Frauen oder Femininen. Was ist ein Thema? Thema, was man zu lange in seinem Leben gemacht hat oder zu viel. Mhm. Ja. Zu lange pinkelt. Nö, das ist ja ganz entspannt. Zu lange pennt? Ja, das... Das ist nicht unbedingt schlimm, zu lange zu schlafen. Hallo? Ja. Ah, endlich wieder. Kuttner, ich wollte noch sagen, also erstmal Marc, herzlichen Glückwunsch, dass du endlich mal mit jemandem darüber geredet hast. Und zweitens, wir haben unsere Zeit und vor allen Dingen unser Geld im Internetcafé um die Ecke schmissen, sozusagen. Das heißt also, der kleine christliche, ehemalige christliche Marvin war früher auch schon Sünder. Hallo. Hallo. Ich bin drin. Hey. Schnee. Ja. Hallo. Ey, guck mal, ich würde immer mit dir quatschen, aber du blöd. Kuttner, jetzt sei nicht so. Fang an zu reden. Kuttner ist fies. Kuttner ist fies. So sieht's aus. Kuttner ist heute gar kein feiner Mensch. Schönen guten Abend. Wie geht's euch denn alle? Gut, und jetzt? Mir geht's gut. Schön. Freue ich mich für dich. Ich mich auch für dich. Wem gehören eigentlich die Kranken? Lache die ganze Zeit? Von mir nicht. Dir nicht? Nö. Ach, schade. Ich dachte, ich kann nur mit dem reden. Ey, mach mal keine Faxen hier. Keine Faxen hier? Genau. Ich geh mal nicht ein. Servus. Hallo? Bin ich aufgelegt? Wer ist noch da? Neuer? Bist du ein Neuer? Nö. Schon länger drin? Ja, es geht. Seit wann? Na, weiß ich, seitdem du mich angesprochen hast. Hallo? Wann war denn das? Hallo? Hallo? Hi, hallo? Ich bin die Sina. Servus, hallo, ich bin Clemens. Na, was geht so los bei, was geht so ab bei euch? Das ist alles Roger hier. Alles, was Beine hat. Alles, was Beine hat. Hä? Wie alt seid ihr so? 19. 21. Wie bitte? 21? Nein, nicht ganz. Du hörst dich aber nicht an. Ich weiß, bin ich auch nicht. Also. Ja. Hallo? Ja? Wie alt seid ihr? Ich bin 16. 16? Ja. Okay. Und du? 19. 19. Ah ja. Ja. Und schönen Abend noch. Wie bitte? Schönen Abend noch. Ja auch. Ja. Gute Nacht. Nacht. Träumt süß. Ich hab euch alle lieb. Ja. Hallo. Hey. Ja? Na, wie geht's? Gut, und dir? Auch. Ja. Hast du was Schönes gemacht? Naja, ich war in der Schule. Was in der Schule? Welche Klasse bist du denn? Neunte. Neunte, hm. Na dann, musst du aber noch. Musst mir ja nicht glauben. Hm? Musst mir ja nicht glauben. Doch, ich glaub's dir. Ja, toll. keiner mehr da. Nein. Leute, wo hat Interessantes zu erzählen? Hallo. Nein, eigentlich nicht. Und du? Gar nicht. Schade. Ja. Aber da macht einer tolle Geräusche. Hallo? Hi. Ja, wer bist du denn? Nicht du. Cool. Ach, Überwitz. Ja. Wo ist denn Kuttner? Hickengang. Ey, Kuttner, du hast schon voll die scheiß Musik gespielt zum Anfang. Die war überstritt. Ja, du Hundesohn, ey, da. Hallo? Ja, hi. Ja, mit wem rede ich denn gerade? Schnauze halten, Mann. Ah, du bist so ein Schüler mit 16, oder? Hallo, das ist die beschissenste Sendung, die ihr je lief. Ach Leute, das ist so ein Gequatsche hier. Abend. Hast du eigentlich auch so einen Moderator in der Sendung, oder ist das schon lange abgehauen? Hallo, hallo? Ja, hallo? Lass mal was Vernünftiges reden. Ja, über Frauen? Weiß nicht. Sag mal, Kuttner, ist der noch da? Ah ja. Wie war das Thema eigentlich Schule, dachte ich, oder? Nee, lang, was man zu lange gemacht hat. Was man zu lange gemacht hat? Morgen. Ah ja gut, Schule stimmt ja auch irgendwo. Bei mir war das so. Auf jeden Fall. Bei Computerspielen ist auch nicht falsch. Kuttner, sei ein feiner Mensch und spiel den halbautomatischen Anrufer ab. Sie hallo? Ist ein steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verblüfft. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und ein jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Sie kommt so wunderbar bei Männern an. Steiler Zahn. Weil sie so unbeschreiblich tanzen kann. Steiler Zahn. Und guckt sie sich bei einem Cha-Cha aus. Steiler Zahn. Zieht es den Partner fast die Schuhe aus. Und ein jeder denkt, ach wäre sie mein. Ich gründete sofort einen steilen Zahnverein. Steiler Zahn. Sie hat das etwas für fast jeden Mann. Steiler Zahn. Was man so liebt und nicht erklären kann. Steiler Zahn. Sie hat bestimmt noch keinen Mann geküsst. Steiler Zahn. Der nicht 1,85 Meter ist. Und so mancher denkt, was mache ich bloß? Wie werde ich 1,85 Meter groß? So manches Girl ist neidisch auf sie und ruft wütend aus, ich möchte nicht so sein wie die. Aber sie sagt nur zu der Nebenbuhlerin, ich kann doch nichts dafür, dass ich so sexy bin. Steiler Zahn. Kommt sie am Abend in den Gastlob rein. Steiler Zahn. So ladet jeder sie zur Koka ein. Steiler Zahn. Und wenn sie tanzt, steht alles rund im Kreis. Steiler Zahn. Und die Kapelle spielt nochmal so heiß. Und ein jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und ein jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Wenn man sie in ein Kino führt, ist jedes Mannes Blick nur auf sie konzentriert. War er noch so sehr auf den Krimi-Film gespannt, er schaut nur noch auf sie statt auf die Leinewand. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Oh, oh, ein Zahn. Ein bisschen verdreht. Oh, ein Zahn. Der alle entzückt. Denn hallo? Sie ist so herrlich verrückt. Und dann jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Steiler Zahn. Wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Oh, oh, oh, ein Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und dann jeder denkt, ach wäre sie doch mein Zahn. Oh, wäre das schön. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hi, Nils. Ich Nils. Wo ist Nils? Wer da? Wo ist ich? Heck. Wie viele sind denn jetzt hier? Ich schon mal. Eins. Zwei. Was denn jetzt los hier? Ich weiß ja nicht, wo habe ich ihn jetzt angerufen? Ich glaube, ja, ich im Radio oder was, ja? Ja. Ja. Glaub schon. Ja, das ist ja schön. Auf jeden Fall, ich zahle jetzt die Kosten. Ich dachte, man wird hier zurückgerufen, man ruft da an und dann kriegt man irgendwie jetzt so einen Zettel und dann wird zurückgerufen. Oder? Ja, immer außer Dienstags. Immer außer Dienstags. Ja. So ein Mist. Der Kurzner holt sich bestimmt jetzt einen Kaffee oder so. Was ist los? Kurzner holt sich bestimmt einen Kaffee oder so und lässt uns hier warten. Ja, doch, wir sind jetzt hier richtig im Radio und telefonieren auf unsere Kosten, ja, und der Kurzner ist überhaupt nicht da. Weil ich immer sagen wollte, ich gehe arbeiten, deswegen hat man auch nicht die Zeit, jetzt groß anzurufen. Weißt du? Deswegen sind wahrscheinlich immer nur 16-Jährige und sowas, weil die anderen, die, ich meine, man muss ja dann eher vorschlafen, wenn man morgens um 7 auf der Matte steht und sowas, dass man dann jetzt irgendwie jetzt anruft. Ne? Scheiß Beruf, dann brauchst du eben eine Gleitzeit oder sowas. Naja, scheiß Beruf, brauch eine Gleitzeit. Ja, wenn Wunschkonzert wäre, das wäre ja schön, ja, würde ich dazu sagen. Ja. Ja, wenn man sich das aussuchen könnte, hätte ich lieber Gleitzeit auf jeden Fall. Ja. Ja, und mehr Geld auch und mehr freie Tage, würde ich vor allem auch vorschlagen. Ja, und weniger Arbeit. Weniger Arbeit auch, ja. Ja, das wäre der ideale Beruf, aber... Naja... Hast du nun mal nicht eingerichtet im Leben, wa? Nennt man das nicht Arbeitsloser? Was? Nennt man das nicht Arbeitsloser? Was denn jetzt? Ja, diesen Beruf. Arbeitsloser ist auch ein Beruf. Naja, Winne ist kein Beruf, wa? Ich glaube. Also du hast aber viel Freizeit, viel Urlaub, Freizeit. Eigentlich nur Freizeit und aber auch manche arbeiten von denen ja auch, wa? Das stimmt ja schon, dass sie dann irgendwie die schnorren oder was weiß ich, was die machen. Wa? Es sind ja viele, die sich auch so beschäftigen dann auch. Ja. Ja. Beruf wie Kunden müsste man haben, oder? Auf Arbeit gehen, irgendwelche Leute einfach telefonieren lassen. Ja, das wäre schön, wa? Jo. Naja, wir verdienen ja dein Geld gerade. Ja klar, weil du halt die Kosten. Ich meine, es gibt viele, die so einen Job haben, wa? Wie nennt man sowas, ey? Kapo heißt das dann aber, ey. Radio Kapo, ja. Jo, ja, jo. Naja, kurz mal so wieder herfahren. Ja, eigentlich könnte er mal wieder sich melden, oder? Schon über 10 Minuten. Jetzt fange ich an, Leute zu grüßen. Oh. Ich glaube, da fliegst du. Du kennst doch niemanden, oder? Stimmt auch wieder. Ja, dann fang doch mal an zu grüßen, ey. Das will ich ja mal wissen, ob du jemanden kennst. Nee, das lasse ich lieber. Ja. Das ist dir wieder peinlich. Oder? Genau. Naja, er kennt dich noch jemand oder so. Obwohl mich, er kennt ja bestimmt auch wieder jemand. Das ist ja scheiße. Na, so ist das nun mal, wenn man im öffentlichen Leben steht oder was. Das ist ja auch der Nachteil von dem Beruf von dem Kuttner, aber der hat ja kein Privatleben eigentlich. Er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens sozusagen. Hallo? Na, luft sich ein bisschen tot, das Gespräch. Ich weiß ja auch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht. Guten Tag euch allen. Drei. Zwei. Eins. Prost, Neujahr. Na, endlich ist es. Oh. Da. Oh. Das neue Jahr. Hä? Hallo? Nee, ist mir auch so blöd. Ich klicke jetzt einfach auf, ey. Macht's gut, Leute. Tschüss. Oh, wie langweilig. Guck mal. Ja, der ist noch nicht da. Boah, ist ja langweilig. Ach, ja, genau, sag mir, wie viele sind wir da eigentlich? Drei. Schon. Vier. Soll ich dir noch fünf? Ja. Echt scheiße. Wie alt seid ihr alle? Ich bin 15. Natürlich bin ich nicht 15. Achso, ich bin so schlimm. Hallo. 16. Und ich bin 13. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo? Hallo? Hallo. Ich wollte mal etwas zum Besten geben. Ach, komm ich auch mal durch. Ach, aus dieses Tales Gründen, die der kalte Nebel drückt, könnte ich doch den Ausgang finden. Ach, wie fühlte ich mich beglückt. Doch erblicke ich schöne Hügel, ewig jung und ewig grün. Hätte ich Schwingen, hätte ich Flügel, nach den Hügeln zog ich hin. Harmonien höre ich klingen, Töne süßer Himmelsruh, und die leichten Winde bringen mir die Düfte Balsam zu. Goldene Früchte sehe ich glühen, winken zwischen dunklem Laub, und die Blumen, die dort blühen, werden keines Winters Raub. Ach, wie schön muss sich's ergehen, dort im ewigen Sonnenschein, und die Luft auf jenen Höhen, oh, wie labend muss sie sein. Doch mir wert des Stromes toben, der ergrimmt dazwischen braust, seine Wellen sind gehoben, dass die Seele mir ergraust. Ein Nachen sehe ich schwanken, aber ach, der Fährmann fehlt, frisch hinein und ohne Wanken, seine Segel sind beseelt. Du musst glauben, du musst wagen, denn die Götter leihen kein Pfand, nur ein Wunder kann ich tragen in das schöne Land. Tja, das war's, wa? Gute Nacht. Oh. Aber hey, also jetzt kannst du nur besser werden mit diesem coolen Gedicht. Ach, ich fix deine Mutter, du und so und ich bei dir. Oh Mann. Er hat das F-Wort gesagt. Schock. Das Und? Was macht ihr so? Weiß nicht. Rumsitzen. Und Radiosender anrufen. So sieht das aus. Na toll. Hallo? Hallo. Hallo. Oh, ich sitze gerade auf dem Klo und muss gerade tierisch pinkeln. Boah, jetzt pinkel ich gerade die ganze Zeit. Boah, ey, ist ja cool. Das war ein Freizeichen. Ich bin gleich durchgekommen. Also, jetzt ein Aufruf an die ganze Nation. Ruft auch an beim Radio Fritz, bei unserem geilen Kuttner, Mann. Klasse. Ja, na, du bist auch nicht viel besser. Den nächsten bitte. Oder die nächste. Hallo? Ach, schönen guten Abend. Na, guten Abend. Sag mal, Kuttner. Lässt du jetzt so lange anrufen? Gehst du nach Sachsen, oder? Das ist meine Hörspielung. Das ist doch ein schickes Ding, oder? Scheiße, jetzt hab ich meine Hülse und jetzt renn ich schon nach der Wohnung. Die ganzen WG-Mitbewohner sehen mich. Wo ist denn hier? Ist hier ein Sachse auch in der Leitung? Nee, oder? Dann bist du halt ein Dresdner oder ein Chemnitzer. Ein Dresdner? Nee, ich bin draußen. Nee, ich bin noch draußen. Ein Dresdner bist du? Oh, ist das dumm. Wer? Was? Wer ist dort? Ich dachte, du bist dumm. Nee, ich bin hier in Dresden. Achso, wo kommst du her? Ruhe Musik. Oh, geil, ich höre Muggel. Pretend to stand by it. I know you're certain we'll fail. Stories are stale, and though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail, 'cause all you people are vampires. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, grüß du? Ali, bist du da? Ich warte hier oben auf der Albumstil und du kommst nicht. Hallo? Hallo, bitte. Lass mich nicht allein, ich denke, ich hab mal leider Fall. Ich hab Angst. Sprichst du dir? Hallo? Liebe Leute! Bitte. Okay, ich spüre jetzt mal ein kleines Ständchen. Jetzt kommt ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ich bin der John. Du bist drin? Travolta? Ja. Und wo ist der Kunde? Weiß ich nicht, aber ist egal. Soll ich dir mal ein schönes Lied vorspielen? Wer bist du eigentlich? Was? Wer bist du eigentlich? Ich? Ist auch egal. Ich möchte dir jetzt ein schönes Lied vorstellen. Ja. Na, hallo, egal. Ich bin Steffen und... Okay, das ist ja schön für dich. Okay, ich höre mal vor. Oh, ja. Warte mal. Bin ich das andere Mal, wer Musik macht. Okay. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Okay, und jetzt kommt ein kleines Gedicht. So, darf ich jetzt wieder? Okay. Das hört sich schon fast nach der zweiten Strophe an. Okay, alles klar, aber warte mal, jetzt komme ich erstmal. Guten Morgen, lieber Backer, im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Man, da kriegt man einen Rappel dabei. So, wenn im Walde sind die Wachtel und im Mädel juckt die Schachtel. Die Jugend steht ab der Ständer, ja dann ist Frühling im Kalender. Ich hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Frag die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Frag die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Hände weg von jungen Dingern, lasst die Wachsbohnen hinein, wird die Welt nach Schwänzen schreien. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Papa holt her. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. La la la la la. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Hallo, also ich will erstmal verkünden, dass am 16.06.2006... Ach, geh weg, Alter. Was Interessantes, bitte. Hallo? Bin ich in der Restaurante? Hilf mir raus. Hallo. Hallo. Ich bin der geile Susanne. Hallo? Hallo. Es fängt an zu heilen. Möchte sich keiner mit mir unterhalten? Hallo? Hallo? Ja? Okay. Sehr schön. Hallo? Ja, hallo? Ja, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja. Du bist ja, hier? Ich unterhalte mich. Du unterhältst dich? Selbst ja. Oder die anderen? Ich höre zu. Du hörst zu, du unterhältst dich und hörst zu. Ja, ich kann ja was sagen. Du führst Selbstgespräche, du bist schizophren praktisch, oder? Ja. Ah, so. Und ja. Ist das in Ordnung, oder? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Okay. Ja. Gut. Aber ansonsten, also so weit geht's ja gut. Ja. Okay, das ist schön. Kannst du so einen Dialekt machen? Ich? So, ja, kannst du so verschiedene Dialekte, sowas wie, keine Ahnung, Hessisch oder so. Ich würde gerne mal Fickel. Irgendwie sowas in der Richtung? Oh mei, da können wir auf Wiesen gehen. Auf Wiesen können wir gehen, da können wir richtig mal an. Ja, das ist ja. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ist hier irgendwie was Schlimmes passiert heute? Heute? Ja. Ja. Schule, schön genug. Geil, was ist denn passiert? Behinderte Lehrer, würde ich sagen. Behinderte Lehrer? Ja, warum seid ihr alle so jung? Ich bin 17. Ja, du bist doch bestimmt 17 oder 18 oder so, ne? Oder ja. Was? Ja, ein Zeugnis war nicht ganz so gut und... Wie? Ja. Das erklärt jetzt aber nicht über dein Alter. Ja, so. Ja. Ja. Was jetzt genau? Na, ich wollte jetzt gerade mal wissen, ich wollte jetzt gerade mal so eine kleine Statistik, weil ich kriege immer, dass ziemlich viele junge Menschen anrufen. Bin ich jung? Was? Bin ich jung? Ich höre nicht. Hallo? Ja? Oh, hallo? Scheiße, mein Telefon. Ups, Pallera, hier sind die Burschen, Bande aus der Lust, gehen weit. Ja, Mann. Viel. Ja. Ja, und behinderte Lehrer sind hier passiert. Ja, die geben mir einfach 5. Zu Füßen gefallen, oder was da passiert? Ja, die geben mir halt einfach 5, ich weiß auch nicht warum. Die gehen dir was? Na, 5. Die gehen dir 5? Man kann es auch so sehen. Ja, wahrscheinlich liegt es an deinem Intellekt. Bist du in Ordnung? Brauchst du aber nicht. Ist in Ordnung. Das sind viele Menschen so. Können ja auch ein kleines Ratespiel spielen. Wir können ein kleines Ratespiel spielen, okay. Genau. Wir raten jetzt, wann der Sommer sein wird. Nein, ich weiß nicht. Ja, was wollen wir denn raten? Genau, jetzt schlagen wir ein schönes Ratespiel vor. Okay, dann sagen wir mal, wie hoch die höchste Erhebung der Erde ist. Wie hoch die höchste Eingebung der Erde ist? Erhebung. Ich glaube 8600 Meter oder so in dem Dreh. Ja, fast. Was? Wie hoch ist sie denn? 8848. Achso, hast du gerade ein Lexiker vor dir oder wie? Hallo? Ja? Okay. Nein, frag mal die nächste. Und wenn nicht, dann bin ich mal dran mit einer schönen Frage. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo? Werde? Ja, hier ist der Werde. Jochen. Ja, du auch. Schöne Musik. Ja? Oh, Jachma! Trauma. Jachma! Oh ja. Lauter bitte. Ja, ich glaube jetzt, mir wird es jetzt zu langweilig. Okay, ich fliege jetzt, glaube ich, einfach mal auf. Ich mache jetzt mal Platz für den nächsten. Genau. Okay? Ja. Ja. Gut dann. Kuttner, keine Ahnung, was auch immer du gerade tust, mach weiter. Bis dann. Tschüss. So, der nächste bitte. Hallo? Okay. Hallo? Monolog oder wie? Burger. Ich warte immer noch. Hallo? Okay. Na, dann mach ich mal weiter hier. Oh!

Verkehr. Der Verkehr, Fritz, mit zwei Meldungen. A9 Potsdam Richtung Halle Leipzig. Zwischen Kleinmarzehns und Köselitz wird ein kaputtes Auto geborgen. Die A9 ist deshalb zwischen Kleinmarzehns und Köselitz kurzfristig blockiert. Und Stadtautobahn Berlin A111 statt auswärts Richtung Oranienburg. Der Tunnel zwischen Holzhauser Straße und Weidmannsluster Damm, Hermsdorfer Damm ist wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Sur ma moto. Dire que ce soir-là, on revenait de la fête. On était heureux. Et on roulait. On roulait. Quand tout à coup, un orage. Un gros orage. Je me rappelais alors la recommandation de mon garagiste. Oh, mon petit gars, avec des neiges comme ça, ben t'as pas intérêt à rouler sous la flotte, hein? Alors, je sentis qu'il allait se passer quelque chose. Une chose qui ne m'était encore jamais arrivée. Que j'emmenais Simone vers un destin auquel elle n'avait jamais songé. Que j'allais rencontrer une chose que je n'avais encore jamais rencontrée. Et que j'allais provoquer ce que je n'avais jamais provoqué. Un accident! Et voilà, je n'ai plus de moto, je n'ai plus de Simone, mais ne t'inquiète pas Simone, repose en paix Simone, j'arrive Simone. Je veux revoir Simone. Car j'ai volé une pelle. Mais je ne pense pas qu'ils viendront me chercher ici. Heureusement, dans la 37e allée, j'ai trouvé ton nom gravé. Ah, c'est pratique. Et je creuse. Ah, cette pelle de plage, c'est vraiment pas la joie. Ma chérie, n'aie pas peur. Je suis là. C'est moi! Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder. Ihr habt noch knapp anderthalb Stunden Zeit, euch heute mal mit euch selber zu beschäftigen. Die Spielregeln sind ganz einfach. Ihr ruft hier an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Idioten, Geräuschemacher und Sprücheklopfer fliegen gleich raus. Wer sich irgendwie so in der Lage, sich ein Gespräch zu führen. Der hat die Chancen, relativ lange drin zu bleiben. Im besten Fall noch anderthalb Stunden. Also, gebt euch Mühe, ich werde immer so einen Mix herstellen, wenn mir was nicht gefällt, fliegt jemand raus, zwischendurch immer meine Musik spielen, im Hintergrund ein bisschen Musik und so hin und her. So funktioniert, es sieht sicher so aus, als ob ich da eine ruhige Kugel schiebe, stimmt aber nicht, weil harte Arbeit ist, hier immer alles quasi zu überwachen. Im Grunde bin ich der Verkehrspolizist, der hier die 16-jährigen Anruf-Omas über die Straße bringt. Bevor wir damit jetzt aber anfangen, erst nochmal die Nummer und das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Die Nummer ist freilich auch geschaltet für Leute, die hier nicht durchkommen. Was wichtig loswerden wollen, die können hier anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und sich dann in der folgenden Woche selbst anhören. Hallo Kuttner, ich bin's Wolle. Wolle. Ich wollte eigentlich mit David sprechen, beziehungsweise ich muss nochmal anfangen. Ich gratuliere von Moment nochmal. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Räusper. Kuttner, ich gratuliere dir, dass du seit 14 Jahren auf Westrundfunkempfang bist. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass ich deine Sendung nämlich vor 11 Jahren gehört habe, 1994. Und ich bin ständig am Zusammenrechnen und wenn ich jetzt immer 2006 minus 11 abziehe, komme ich auf 1992. Nee, aber Spaß beiseite. Kuttner, weißt du was, nämlich ich mach dir jetzt mal einen Verbesserungsvorschlag. Ich hab im Endeffekt habe ich 3 Jahre deine Sendung verpasst. Was hältst du davon, wenn du mal so ein Best-of machst von der also die 3 Jahre, die ich verpasst habe, von deiner ersten Sendung und bis zu die ersten 3 Jahre. Ich habe nämlich übrigens noch ein paar Aufnahmen von 1994, da hat nämlich David, sein Bruder, noch die Sendung nicht moderiert, sondern zusammengeschnitten. Ich glaube, das war DD. Und da habe ich von denen habe ich auch ein paar Aufnahmen noch, die sind zwar nicht so gut aufgenommen, weil ich so einen schlechten Kassettenrekorder hatte. Es ist ja zum Beispiel überliefert, dass einmal ein Papst seinem Kardinal, einem seiner Kardinäle, die da gerade bei ihm waren, dann mit ihm sprach, als wieder mal ein Kassettenheld aus Deutschland kam, wahrscheinlich was der Hetzel eingesammelt hatte mit dem Verkauf seine Ablassbriefe. Und da hat also der Papst zu seinem Kardinal gesagt, dass es doch eine schöne Sache ist, dass das Märchen von Gott und von Jesus wieder so viel Geld eingebracht hat. Also die Oberreligionisten, die sind im Allgemeinen nicht bekloppt. Die wissen selber ganz genau, dass das, was sie ihren Schäflein erzählen, dass das Unsinn ist. Das Problem ist bei den Schäflein, dass die alles glauben, was man ihnen erzählt. Hallo Kuttner, ich habe jetzt noch einen Nachspruch, was mir an deiner Sendung immer gut gefallen hat seit 14 Jahren, dass diese Nachrichten niemals pünktlich angefangen haben in deiner Sendung, dass du immer 1 Minute, 1,5 Minuten, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten überzogen hast. Und das gönne ich dir. Ich rufe deswegen nochmal an, ich habe gerade das Hörspiel von David gehört und bin total begeistert. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ein Gedicht, wo alles miteinander ficht. Erinnerungen an erste Begegnungen, ein interessantes Gesicht. Voller Freiheit im Blick, tranken und was man so spricht. Und jetzt, manchmal verliere ich den Überblick. Ein Gedicht. God save the Queen. Ah, the fascist regime. They made you a moron. Oh, well, thanks very much. Walking H-bomb. Hiroshima. God save the Queen. She ain't no human being. Yeah, well, that's true, I suppose. There is no future for Western Europe. No future. Hey, I know this song. No future. This is an old Sex Pistols song, no, isn't it? No future for you. Allow me to introduce Les Objets, my backing group for the night. Come on, girl. Show them what you're made of. Sexist. What do you mean, sexist? I've been doing this routine for 20 years. Okay, let's dance. No. Come on, Neil, show us your chest. Whoa! Oh, get off! No! Can somebody get Neil a medallion, please? Oh, no! God save your noble queenie. Yeah, she needs it. Listen, if you're a comedian, why don't you tell us a joke? You know, a lot of famous American comedians are really, yeah, really great friends of mine. Thank you. What was that, a joke? It was pathetic. Yeah, I've done a lot of TV shows, and I've done a lot of commercials, and mostly, I really enjoyed it. Thank you very much. Oh, we're fully for you. We mean it, man. Listen, how much money am I going to get for this? I mean, I'm not enjoying it, right? And I think I should get paid a lot of money for it. Okay, listen, I'm not going to go on with this, right? Unless I get at least 30 quid, right? Well, no, but okay, I'll do it for 25. Okay, I'll sing the next verse for a fiver, okay? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hi. Kuttner? Hallo? Grüß dich. Ja. Hier bin ich, Kuttner. Wer bist denn du? Das willst du wissen, was? Ja, das will ich wissen, ja. Wer bist du denn? Ich bin Jakob. Jakob. Ich bin der Lügner. Der Lügner? Ja. Kommst du denn her? Das wäre dann gelogen, wenn ich es jetzt sagen würde. Also, okay. Sind wir alleine oder was? Ja, scheint so, was? Ich warte nur noch auf Burger. Was? Ich warte noch auf Burger. Sag mal. Ja. Warum können Frauen nicht Skifahren? Genauso aus dem Grund, weil Frauen zwei Sachen gleichzeitig machen können. Weil es in der Küche nicht schneit. Ja. Na großartig, bin ich Oma dran. Mir wird ja ein warm ums Herz. Guck mal, ab nächsten Monat hatte ich keine GEZ-Gebühr mehr. Kannst du wohl glauben. Muss man sich hier stundenlang das Zeug an einer Blendung anrufen? Ja, das tief blicken in den Geisteszustand in unserer Mitbürgerinnen in Brandenburg. Einige Lava, das ist nicht wahr, ey. Ja, weil die 16-Jährigen wahrscheinlich nach der Schule nur vom Fernseher hängen und sich die Nachmittagstalkshow reinziehen, bis das Hirn weich ist. Und dann wird das Nachmittag Klingeltöne runtergeladen. Echt großartig. Eigentlich müsste man dich ja direkt von Anwalt zerren, wegen Körperverletzung. Alles kann es echt nicht sein, ich krieg schlechte Laune. Kann man nicht hören, kann man nur das Radio abschalten. Grauenhaft. Tschö. Dann ruf Dani an, Idiot. Hallo? Hallo? Alle traurig? Ja. Ach verdammt. Was nun? Hallo? Ja, noch mehr Hallos? Hallo? Ja, wer sind da? Ja, hier ist Pascal. Ja, ich hoch. Was, wie hoch? Pascal. Verdammt. Warum heißen die alle gleich? Nee, ich bin Toni. Na, so ein Glück aber auch. Jo. Was nun? Ja, keine Ahnung. Du sollst beschäftigen. Na, erzähl mal was. Ja, mein Gott. Hallo. Hallo, hier ist Skandal. Ich bin frei. Was macht denn die Politik? Geht das noch jemand mit? Wie sieht's denn Auer jetzt? Hallo? Hallo? Ja, wie sieht's denn Auer jetzt? Wer ist denn da? Der Klugkoffer. Ja, hier ist der Georg aus Renten doch. Hallo? Und? Ja. Ja, sind wir jetzt bloß beide alleine hier, oder? Ja, siehst du auch was, ne? Mhm. Auch nicht schlecht. Woher kommst du nochmal? Hab ich noch nicht gesagt, ich komme aus Düsseldorf. Ah. Ja. Hörst du über, Internet, hier, genau. Livestream, oder? Ja, genau, über Internet. Ah, immer verzögert, ja. Ja, leicht hinterher, aber am Telefon ist halt besser. Was? Übers Telefon ist halt besser, da hört man es halt gleich. Wenn man mal durchkommt hier. Okay. Aha. Aha. Ja, wir sollten irgendwie ein Thema finden, worüber wir reden können. Wir brauchen jetzt ein Thema, ja, das ist gut. Ein produktives, was uns in der Leitung hält. Gott und die Welt, ja. Ja, hast du schon irgendwie eins? Wie bitte? Hast du irgendein Thema, worüber wir reden können? Vielleicht kriegen wir doch einen Mitspieler, der hier auch mitredet. Ja, das, wie viel können eigentlich so eine Leitung? Keine Ahnung, also vorhin waren ja auch 5 mit drin, ne? Glaube ich. Hi. Hi. Ja. Hallo. Dritt? Hallo. Hallo. Sind wir zu dritt? Ah. Was dein Thema? Hier? Nee. Komm mehr rein, als man denkt, was? Ja, aber elendig lange warten. Fußball? Ja, aber ja, hallo. Ich konnte auch ewig warten. Fußball? Ah ja. Ja, ich muss über Fußball sprechen. Alter, was halt ihr von Fußball? Wir bräuchten jetzt echt ein gutes Thema, weil der spielt hier schon Musik. Fußball. Also, Fußball. Fußball in Ordnung. Nee, lass doch darüber sprechen, was er am Anfang angesagt hat. Meinst du etwas Thema? Was haltet ihr von Fußball? Naja, nee, weiß ich mir nicht. Fußball. So. Lass mal über den Super Bowl sprechen, der war doch am Sonntag. Ja, ich hab das nur mitbekommen von den Weibern, die Super Bowl gespielt haben. Ja. Pingola, let's do it! Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Hallo? Ja? Wer ist das? Tim. Oh, du bist auch ein Anrufer? Ja. Ah, okay. Und wie alt bist du? Ich bin 22. Ah, okay. Ich werde 22. Und wann wirst du denn 22? Im September. Ah, und was machst du sonst so? Hey, was machst du denn so? Fragen wir dich jetzt mal. Meine Güte, über Fragen. Fragen. Ich lerne. Um die Zeit noch? Nee, nicht um die Zeit. Also eigentlich müsste ich noch um die Zeit lernen, weil Klausuren anstehen, aber... Machst du noch Schule oder wie? Nee, ich studiere. Hey, was denn? Rechtswissenschaft. Oh, meine Güte. Nicht schlecht. Ja, und du? Ich mache Ausbildung. Und? Physiotherapeut. Bitte? Physiotherapeut. Ah, okay. Ja. Ein Bekannter von mir macht das und der meinte, es ist irgendwie das, was ihm am besten liegt, weil es halt irgendwie so menschennah ist. Ja, genau. Ist schön. Und ja, in welchem Lehrjahr bist du? Ich komme jetzt ins Vierte. Ah, okay. In Vierte? Hm? Wie, bist du einmal durchgefallen, oder? Hey, wieso? Du bist im sechsten Semester. Ach so, im vierten Semester. Ich dachte, ins vierte Jahr. Nein. Nee. Und hier in Berlin, oder? Ja, in Berlin. Hm? Ah, okay. Sind wir jetzt hier zu zweit drin? Scheint so, ne? Ja. Oder? Ist noch jemand da? Hallo? Nee. Okay. Keiner. Ja, wie lange bist du jetzt schon dabei im Radio? Seit sechs, so lange wie du, denke ich mal. 2 Minuten oder so. Ach so, nee. Ich meine, seit wann hörst du jetzt so? Boah, nee, spontan. Ich war vorhin beim Fußball bei Hertha und... Ach so, hast du das... Wie? Nach Hause, hast du das Spiel gesehen? Ich hab das Spiel gesehen, ja. Wie live? Ja, genau. Ah, okay. Ich habe gestern diesen Bus gesehen, die haben doch heute in Bayern gespielt, ne? Mhm. Ich glaube, die waren gestern im Four Seasons, glaube ich, hinten Friedrichstraße, oder? Weil ich mich recht erinnere. Da stand dieser Bayern-Bus auf jeden Fall vor diesem Hotel und hat irgendwie die ganze Straße blockiert. Alles klar. Ja, wahrscheinlich wegen der Spielzeit. Und wie war's? War ja gut. Und wie viele Leute sind da? Ja, das war fast voll, 72.000 waren da. 72.000? Mhm. Und wo haben die gespielt? Im Olympiastadion oder wo? Ja. Okay, ich habe nicht so eine Ahnung von Fußball. Keine Ahnung, wo man hier spielen kann. Aber... Du hast ein Echo. Hallo? Ja, hast du vielleicht dein Radio gehört? Nee. Dann hörst du mich auch so echohaft? Ja. Ja, okay. Okay. Okay. Nee, habt ihr halt auch irgendwie so eine Welle gemacht und rumgebrüllt? Oder? Wir haben nackig getanzt und... Wirklich? Beispiel 16, Monotonie der Übung. Miam, miam, piam, piam, tiam. Cool, oder? Ja, sehr cool. Nee, und wie lange ging das Spiel? Oh, warte mal, wie lange ging jetzt? 10 Minuten später angefangen, bis kurz vor halb oder so, kurz vor halb. Ich würde ja gar nicht zu dem Spiel hingehen, ich hätte irgendwie Angst vor diesem ganzen... Ja, nee, genau, spontan. Ja, und sind da komische Leute, die so Beispiel mit 17, Glatze und... Knödel. Ja, alles, nur Altis und Arbeitslose und... Wirklich? Also hinter mir und vor mir standen nur welche, ja. Gott, das habe ich ja nicht. Nur Spinner. Naja, was soll's. Und da hast du gar keine Angst irgendwie, dass du mal irgendwie eine Flasche werfen oder so? Nö, die haben zwar einige Becher runtergeschmissen, weil Hertha ab und zu mal ein bisschen doof gespielt hat und der Schiri irgendwas ein blödes Pfiffen hat, ansonsten nö. Aber ich habe ja gehört, irgendwie 0-0 ist ausgegangen, ne? Mhm, richtig. Und was bist du, Herthaner oder Bayer? Ich war bei den Herthern mit drin. Ah, okay. So wie ich gehört für den Herdiner. Bist du Hertha-Fan? Ja, na, was heißt Fan, ja. Ich liebe euch mit Hertha, ja. Sind die, also ich weiß ja gar nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball, aber ist da irgendjemand von Hertha in der Nationalmannschaft jetzt mit drin? Bei der WM? Ja, Friedrich, oder? Arne Friedrich? Ja? Ja, mehr weiß ich auch nicht. Wie gesagt, Liebäugel nur mit Bratern aber auch. Und wie teuer ist eine Karte dafür, so ein Spiel? Hatte ich auch nicht. Nicht mit drin. Wie hast du die geschenkt bekommen, oder was? Klose spielt da nicht bei Hertha. Klose? Da habe ich schon wieder was verwechselt. Das war Bremen. Ja, es kann sein, ja. Ach, hallo, noch ein Dritter im Bunde? Nein, ich wurde auch mal durchgelassen. Ah, du, wie heißt du? Der Gandalf. Wie? Gandalf. Was, wer? Kalle? Gandalf, von wegen. Herr der Ringe, oder wie? Ah, korrekt. Also frisch ähnlich. Wie so ähnlich? Ist er von da? Gandalf? War doch dieser... Ja, der Graue. Oder der Weiße. Was? Der Weiße? Der mit dem Stab auf dem Grau. Erst war er grau und dann war er weiß. Ja. Habt ihr den Film gesehen? Oder das Buch gelesen? Nee. Hätte auch mal schwarz werden können. Was? Ihr lacht. Wer lacht hier? Du lachst. Wie alt bist du, Gandalf? Oder soll ich dich Saruman nennen? Nee, lieber nicht. Nee. So alt bin ich dann doch nicht. Okay, also, wie alt bist du? 14. 14? Oh, okay, und du gehst noch zur Schule? Momentan habe ich Ferien. Ah. Ferien? Wo kommst du her? Ja. Aus Bayern, oder? Wo? MacPom. Ah, okay. Oh, die haben jetzt noch Winterferien, ja? So sieht's aus. Wo kommst du denn daher? Oh, so ein winziges Kaff neben einem Haufen anderer Kaffs. Namens? Mein Gott. Sternberg, Zülow. Ah, okay. In der Nähe von Schwerin. Und du bist jetzt gerade bei Oma zu Besuch, oder? Nö. Ich höre immer Kuttner, aber Kuttner hört mich nicht. Ach so, und tja. Na, mach dir mal Sorgen, Mensch. Nee, du verbringst wieder deine Ferien, ja? Bei Bekannten, oder? Nö, immer zu Hause. Wie, du wohnst hier? Mann, ey, verstehst du denn nicht, was der gesagt hat? Nee. Der wohnt in MacPom, ruft von da aus an. Ach und so. Hat eine riesige UKW-Antenne. Ich dachte, dass auch in MacPom empfangen wird. Ja, doch, mit einer langen UKW-Antenne und einem noch mal so langen Antennenkabel hört man Fritz ab und zu. Technikfreak oder wie? Ah, okay. Naja, man nimmt das Rauschen halt in Kauf, ne? Alles klar. Bei all den anderen Kacksendern hier. Was habt ihr, Energy? Nee, habt ihr auch nicht, ne? Enjoy haben wir. Enjoy. Genau, und Antenne und Ostseewelle und so ein Mist. Genau, was fehlt noch? Und NDR1, NDR2, NDR Info, NDR Kultur und das ganze Programm. Kennen wir alle. Welche Klasse bist du? Achte. Achte, okay. Und willst du noch das Abitur machen? Ja, klar. Ja? Bist du jetzt schon auf dem Gymnasium, oder? Nee, noch. Oder nee. Nee, nach neuer Schulsystem darf man ab 8. rauf, ne? Oder ab 7. Ab 6. Ja, ab 6. Machen wir gerade. Nee, ab 7. Ich glaube, ab 7. kann man aufs Gymnasium gehen, oder? Ja, nee, Mecklenburg-Vorpommern ist dann anders. Ach so, ja, von okay. Der 5. bis zur 10. oder so, ne? Keine Ahnung. Immer nur 11 Klassen. Mhm. Alle müssen Geld sparen. Jetzt wären es wieder 12 Klassen. So, na gut. Das heißt, erst waren es sogar 13 Klassen. Ja. Was sagt ihr denn zu der politischen Lage gerade im Iran? Tja, die handeln nicht mehr mit Dänemark, ne? Ja, genau, die haben Handelsbeziehungen abgebrochen, ja, stimmt. Womit haben die denn vorher gehandelt? Und was meint ihr, wie sollte man da... Mit Eis. Sollte man Atomwaffen einsetzen, sollte man diplomatische Gespräche führen oder... Keine Ahnung. Merkel war doch gerade da für diplomatische Gespräche. Mhm. Ich wollte noch keine Nachrichten sehen. Mhm. Oh, ich glaube, mein Handy ist alle. Oh, das heißt, du bist gleich weg. So sieht's aus. Steck doch mal an, Mensch. Ja, mach doch mal in die Ladestation. Handy? Ich muss echt das Ladegerät suchen. Ah. Und da ich vom Chaos beherrscht bin, kann das eine Weile dauern. Na gut. Dann muss mich jemand ablösen. Ja. Sorge. Na dann, schlaf schön und genieß deine Ferien noch. Dankeschön, tschüss. Ja. Tschüss. Jetzt sind wir zu zweit. Also. Ja, na erzähl doch mal, was macht man denn so bei Physiotherapie? Hey, ich mache jetzt gerade Praktikum. Im Krankenhaus. Im Psycho, genau. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Am Sonntag fahr ich mit dir zum Rummelplatz. Du nimmst wieder auf dem Soziusplatz. Da fahren wir schnell in jede Kurve rein. Du bist froh, mit mir allein zu sein. Oh, oh, Motorbiene. Oh, Motorbiene. Am Rummelplatz schieß ich ein Herz für dich, damit du merkst, ich steh ja nur auf dich. Dann fahren wir mit der Geisterbahn und du schreist laut, so wie der letzte Zahn. Oh, oh, Motorbiene. Yeah. Oh. Wir fahren den Motor an und bring dich heim, so schnell ich fahren kann. Motorbiene. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo? Hallo? Hattest du das Lied gehört? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Na, wer bist denn du? Selina, und du? Toni. Toni? Ja. Hey. Hey. Bist du neu dabei? Nee. Du bist der Physiotherapeut? Ach so, nee. Okay, wer bist du? Na, ich bin der Toni. Ah, okay, und wie alt bist du? 18. 18? Oh, ganz toll. Oh. Aha. Und wann wirst du 19? Alt oder bist du gerade erst 18 geworden und genießt dein Erwachsensein? Hi. Hi. Hi. Wie geht's? Gut, und selbst? Gut. Wer bist du? Schnell weg. Ach, alles klar. Ja. Warte mal. Hallo? Hallo? Hallo. Ja. Wer ist denn da? Ja, Micha. Ja, wer bist du denn? Ja. Ja, ich bin neu. Wer ist jetzt noch jemand da? Nee. Hier ist nur ja. Micha. Schade. Wer ist da? Hier ist Micha. Warte, das kann nicht sein. Doch. Hier ist Micha. Tatsächlich. Was, hoch aus Berlin? Ja. Hey, moinsen. Guten Tag. Hallo. Hallo? Hey, Michael, wer da? Ja, ich bin noch da. Ja. Ist auch da. Guten Tag. Hallo. Ja. Kommt ihr alle aus Berlin? Land. Ja, sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht. Das ist schade. Das ist schade. Woher denn? Ja? Hallo? Ja. Hallo? Meine Wenigkeit noch aus Düsseldorf. Also ich bin nicht aus Düsseldorf. Sondern? Sondern? Ja, aus Düsseldorf. Was denn sondern? Du bist auch aus Düsseldorf. Das ist ja nette Musik. Das ist ja schade. Einer weniger. Ja, sehr schade. War noch frei. Wieso ist das schade? Naja, hätte ja eine nette Unterhaltung werden können vielleicht. Kannst doch auch so, oder? Ja. Doch viel besser so aus. Ja, ich hab so einen frühen Stimmbruch gekriegt. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wer ist da? Hi. Hi. Hi. Hallo? Einer weniger? Jürgen. Ja, ich bin drin. Welcome. Alter, du Penis. Ich bin auch drin. Ja, ich bin auch drin. Ich finde es ja wirklich schlecht, dass man gleich schon raus... Hallo? Hol dir mal eine Muschi, Alter. So nennt man die nicht. Die heißen Pussy. Ah, schönen guten Abend. Ja. Jan? Ja, servus. Kennt ihr eigentlich den Tenor von Fritz? Nee, den nimmt ihr nicht. Kennt ihr den Tenor von Fritz? Hallo? Fragt ihr mich nie, oder? Hallo? Hallo? Hallo? Wo ist die junge Frau? Wo ist die junge Frau? Ich würde gerne mal mit ihr reden. Hallo? Nicht. Hallo? Ja, hallo. Ah, schönen guten Abend. Guten Tag. Wie heißt du? Bruni. Ein schöner Name. Kennst du Mike Lehmann? Ja. Ja? Ja. Weißt du, was der gemacht hat? Was hat er denn gemacht? Ach, du kennst den gar nicht? Doch. Dein Album kannst du abhaken? Ja. Ja. Ja, und wie fandst du es? War gut? Ja, war sehr gut. Aha. Wie kommst du denn zu so einem Scheiß? Bitte? Wer ist der Mike Lehmann? Der Jemann? Ja. Gut, na, hol mal einen dritten Rind, bitte. Bitte? Gut, na, Hilfe. Gut, na, spielt heute Polizist, hast du schon? Hallo? Ja. Wer ist denn da? Der Fabi. Hi, Fabi. Halt dich, wie geht es mir, verdammt? Aha. Hallo? Hallo? Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich bin's nochmal. Ja, das ist schön. Von vorhin. Ist echt ziemlich lahm heute irgendwie, ne? Eigentlich wollte ich irgendwie die Sendung nutzen, um einzuschlafen. Ja, hier ist der Jürgen aus Frohnau, deswegen ist das völlig egal. Was? Nochmal. Hier ist der Jürgen aus Frohnau. Das ist völlig unwichtig. Ach so. Ja. Oh. Ja. Und? Ja, sonst alles okay. Ja? Ja. Was machst du denn gerade? Außer telefonieren. Telefonieren. Und sonst? Und sonst wollte ich eigentlich Werbung machen heute mal. Werbung? Ja, Werbung. Was denn? Für dich? Hallo? Ich wollte Werbung für ein Konzert. Für ein Konzert? Hallo? Welches Konzert denn? Hallo? Ja, hallo. Über was wird denn hier geredet? Über Konzerte und Werbung. Welche Musik? Keine Ahnung, versuche ich aber rauszubekommen. Scheiße, nee, klar. Ja, was für Musik magst du hier so? Auf gar keinen Fall sowas. Ja, geht schon. Naja, alles Mögliche. Ja, was ist denn alles Mögliche? Popmusik, Trance. Ja. Ach was. Ja, James Blunt finde ich auch ganz gut, bei dem war ich jetzt auf dem Konzert, aber ziemlich öde und schlecht. Außer seine Stimme natürlich, die war einwandfrei. Nee, und ja, weiß nicht, Binde Mannheim finde ich ganz gut und Eminem auch ganz. Naja, ich höre überhaupt kein Hip-Hop, ich mag Hip-Hop überhaupt nicht. Ich mag Hip-Hop eigentlich auch nicht, aber es sind halt so Sachen, die man halt auch ab und zu mal im Radio hört. Ich höre ganz gern deutschen Punk, aber... Okay. Ich finde Ärzte total kacke. So, meinst du es nicht, deutscher Punk? Naja, schon, aber es ist mir zu Kommerz. Ah, okay, was magst du? Na, ich höre dann eigentlich nur mehr so Metal und Hardcore und so ein Zeug. Achso, Metal ist auch Punk? your soul into a black lump of coal. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of a... Weltweiter Terror, ja. Was ist denn für dich der weltweite Terror? Naja, halt das, was so alles so abgeht. Also halt Terror. Ja. Ich hab halt überlegt, ob die Musik nicht eher türkisch ist. Naja, nee. Die ist ägyptisch, wenn ich darauf hinweisen darf. Ägyptisch? Hast du es gerade? Nein. Hab ich gesagt. Wer ist denn das? Na, wer soll es wohl sein? Toni! Ja, nenn mich Toni. Wer denn sonst? Hey, mit euch kann man nur mal eine ordentliche Diskussion führen. Ja, ja, doch, können wir. Also fang mal an. Ja, hallo. Ja, hi. Ja, bin ich mal endlich wieder drin. Ja. Und gleich bin ich wieder raus. Wow. Oh. Wie? So schnell? Arbeiten. Fertig mal. Arbeiten. Leg dich ins Knie. Was? Hallo? Hallo? Also wer will jetzt hier diskutieren und wer nicht? Ich will. Okay, über was? Keine Ahnung. Bist du derjenige, der irgendwie seine Werbung für sein Konzert machen wollte? Nein. Nee? Wer bist du? Ja, ich bin der, der diskutieren will. Achso, okay. Und worüber? Was Alkoholismus bei Kindern. War ein Scherz. Nein. Hallo. Hallo, na? Oh mein Gott, wir sind langweilig. Wir müssen uns was erzählen. Hallo? Ja. Wer bist du? Ich bin der Konstantin. Konstantin? Hey, das ist, ich heiße auch Konstantin. So ein Quatsch. Ey, Toni, glaubt ihr nicht. Ach so. Na? Über was wollen wir denn diskutieren? Okay, welche Klasse bist du? Ich bin 10. 10? Ui, ich bin auch 10. Willst du noch weitermachen? Was? Willst du noch... Willst du noch weitermachen mit der Schule oder willst du denn aufhören nach der 10? Nee, ich mache auf jeden Fall nur Abi. Ah, okay. Und was willst du danach machen? Keine Ahnung, danach gehe ich erstmal ins Ausland für ein Jahr. Wegen der Sprache oder? Ja, so ein soziales Jahr mal machen. Soziales Jahr? Im Ausland? Ja. Wieso nicht in Deutschland? Ein soziales Jahr? Ich weiß nicht, ich fahre nach Südamerika. Nach Südamerika? Ja. Ah, okay. Und da willst du Entwicklungshilfe? Naja, mal gucken. Da gibt's ja so verschiedene Trägersachen, tralala. Ah, okay. Okay, und du willst Land kennenlernen oder möchtest du einfach Leute helfen, weil du so engagiert bist? Naja, eigentlich nicht, aber ich will hier einfach mal raus. Ey, sag mal, hast du die Vorprüfung schon gehabt? Welche Vorprüfung? Ja. Meinst du diesen Bildungsabschluss da? Nein, Vorprüfung. Also machst du Gymnasium? Ja. Ach so, na dann. Was macht man da für eine Vorprüfung? Na, ich hab ja Realschule, ich mach Freitag Vorprüfung Englisch. Ach so, dass du dann die 11. Klasse weitermachen kannst am Gymnasium, oder? Nein, ich mach Realschule. Ja, und du willst dann noch weitermachen, oder? Nee, ich höre dann auf. Vorprüfung? Ja, dann richtige Prüfung. Ach so, du musst eine Abschlussprüfung nach der 10. Oder? Ja. Ah, okay, in Englisch. Und wie wird's denn Englisch? Gut? Nee, geht 3. Ach du Scheiße. Ja. Musst du aber noch ein bisschen lernen, was? Ja, ein bisschen. Mhm. Und was, willst du irgendwie einen bestimmten Durchschnitt haben oder ist es dir egal, ob das durchkommt? Nee, ich will bestimmten Durchschnitt haben. Ah, und welchen? Ich will 2,0 will ich schon schaffen. Okay. Mit einer 3 in Englisch, das wird schwer, oder? Nee, ich habe die restlichen Fächer dafür nur 1 und 2 in die Sprachen sind nie so. So. Was hast du denn noch für Fächer? Was? Was hast du denn noch für Fächer? Ja, das Übliche. Das jeder so. Hast du noch eine andere Fremdsprache? Also ich meine, ich habe Mathe. Ja, was? Also hast du auch Psychologie? Nein. Yoga? Hast du auch andere Fremdsprachen? Nein. Nur Englisch? Ja. Aber was mit Französisch? Das muss man auch lernen als Mann. Nicht unbedingt. Spanisch? Habe ich auch nicht. Ich habe nur Englisch. Okay. Gut. Ja, und was macht er sonst außer Schule? Habt ihr eine Freundin? Ich? Nee. Nö. Also. Sucht ihr einen Freund? Nein. Auch nicht. Okay. Und wieso habt ihr keine Freundin? Na? Ist halt im Moment Zeit. So. Also. Seid ihr noch in der Akne, oder? Nein, bei mir ist es mangelnde Zeit. Mangelnde Zeit? Ja. Willst du mir erzählen mit einer 3 in Englisch? Was? Du willst mir erzählen, du hast keine Zeit und hast eine 3 in Englisch? Ja. Okay. Also ich hab, was machst du mit deiner Zeit? Ich meine, wenn ich jetzt kurz vor den Prüfungen bin, lerne ich lieber. Was hattest denn du in Englisch? Ich? Bestimmt ja. Eine 4. Nee, ich hatte 12 Punkte im Abitur, also jetzt 13. Wie viel? Also 12. 2 plus, also. Ein Zeugnis, ja. Ist doch gut. Ja, war okay. Ich war halt schriftlich sehr schlecht. Aber zurück zum Thema, warum habt ihr keine Freundin? Ja, es ist halt im Moment so. Findest du ein Mädchen gut aus deiner Klasse? Nee. Wirklich? Keine Ahnung, bei uns laufen nur Frutten rum. Wie? Frutten? Ja. Aber das muss ich auch sagen, so in meinem Alter, die sind doch alle hässlich. Dann gibt's paar, die sehen gut aus, aber die stehen dann auf solche 20-Jährigen. Ja, und haben halt nichts im Sinn, ne? Steiler Zahn. Ja, wie's steiler nicht geht. Steiler Zahn. Ein bisschen verdreht. Steiler Zahn. Der alle entzückt. Denn sie ist so herrlich verrückt. Und ein jeder denkt. Es ist schon ziemlich traurig. Was, dass du eine Freundin hast? Nein. Sie kommt so wunderbar bei Männern an. Gesteilert sein. Ja. Aber sie sind halt auch 20-Jährige. Auch. Ja, die sind halt, nee, die sind halt nicht so helle. Nicht so helle? Ja. Aha. Ich gründete sofort einen Steilzahnverein. Manchmal muss man ja jemanden erstmal kennenlernen, um zu schauen, ob es fit ist. Ja, dazu muss man sich aber eigentlich mit ihm unterhalten können, oder? Ach so, ja. Die Mädchen heute so 15, 16, die rufen nur bloß nur und trinken auf dem Alkohol. Ja, genau. Die Pubertät. Nein, das sind totale Säufer. So manches Girl ist neidisch auf sie. Ja. Und ruft wütend aus, ich möchte nicht so sein wie sie. Sie ja mit Alkohol und Zigaretten und die Männer mit sich selbst. Nein. Doch. Ach was? Na nicht, oder was? Ja. Naja. Wir können ja auch mal über was anderes reden. Bald ist ja die Show vorbei. Ja, aber es dauert noch ein bisschen. Ja? Was ist das denn? Über eine halbe Stunde noch. Oh, okay. Bist du morgen wieder in die Schule? Ja. Okay, wann fängt die an? Ich hab zur dritten Stunde. Ah, okay. Naja, dann musst du auch bald ins Bett, oder? Naja, mal gucken. Schimpfen eure Eltern nicht, wenn ihr so spät noch telefoniert? Also ich durfte das damals nicht. Ja, mein Vater schläft. Ach so, okay. Der kriegt das gar nicht mit. Meine Bitte? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Oh, jetzt wird's gruselig. Moin, moin. Hallo. Hi. Wer bist du? Jo. Jo? Hallo? Hi. Ich verstehe dich so schlecht. Besser? Ja? Bist du gerade neu dazugekommen oder warst du schon die ganze Zeit da? Nee, gerade neu. Ah, okay. Wo sind die anderen beiden? Sind die noch da? Keine Ahnung. Oh, die sind weg? Ja, sieht so aus. Und wo kommst du her? Aus Berlin? Ja, klar. Ah, okay. Und wie alt bist du? 18. Oh, okay. Ein bisschen älter. Und machst du gerade Schule oder eine Ausbildung? Leider weder noch. Oh, was machst du? Zurzeit nichts. Wie kommt es? Ja. Kein Interesse? Ja, doch schon, aber... Nur ist so schlecht. Nicht. Ja, das sowieso. Oh, und was hast du für einen Abschluss? 10. Klasse? Ja. Und einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss? Realschule. Und da kriegst du nicht? Das ist schwer zu finden. Aber du bist jetzt 18, ne? Mit 16 hast du die Schule beendet, oder? Ja. Und jetzt bist du schon 2 Jahre auf der Straße? Poem here says, comment number one, comment number two was dynamite, but comment number one was the one that we decided to use here this evening because it makes a comment, if you listen closely, on what is now being advertised in East Harlem as the Rainbow Conspiracy, a combination of the Students for a Democratic Society, the Black Panthers, and the Young Lords. And this is my particular comment about that conspiracy, comment number one. In the street, you know, us living as we do, upside down, and the new word to have is revolution. People don't even want to hear the preacher spill or spiel, because God's whole card has been thoroughly peeped, and America is now blood and tears instead of milk and honey. The youngsters who were programmed to continue fucking up woke up one night digging Paul Revere and Nat Turner as the good guys. America stripped for bed and we had not all yet closed our eyes. The signs of truth were tattooed across our often injured vagina. We learned to our amazement the untold tale of scandal. 2 long centuries buried in a musty vault, hosed down daily with a gagging perfume. America was a bastard, the illegitimate daughter of the mother country, whose legs will then spread around the world, and a rapist known as freedom, free doom. Democracy, liberty, and justice were revolutionary code names that preceded the bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling in the mother country's crotch. And behold, a baby girl was born, nurtured by slaveholders and whitey racists. It grew and grew and grew, screwing indiscriminately, like mother, like daughter, everything unplagued by her madam mother. The present mocks us. Good black people with keen memories set fire to the bastards who ask us in a whisper to melt and integrate. Young, very young, teeny bopping, revolt on weekend young, dig by proxy what a mental ass kicking they receive through institutionalized everything and vomit up slogans to stay out of Vietnam. They seek to hide their relationship with the world's prostitute, alienating themselves from everything except dirt and money, with long hair, grime, and dope to camouflage the things that cannot be hidden. They become runaway children to walk the streets downtown with everyday black people, sitting on the curb crying because we know that they will go back home with a clear conscience and a college degree. The irony of it all, of course, is when a pale-faced SDS motherfucker dares look hurt when I tell him to go find his own revolution. He wonders why I tell him that America's revolution will not be the melting pot, but the toilet bowl. He is fighting for legalized smoke, a lower voting age, less lip from his generation gap, and fucking in the street. Where's my parallel to that? All I want is a good home and a wife and a children and some food to feed them every night. Back goes pale face to basics. Does little orphan Annie have a natural? Do Sluggo's kinks make him a refugee from Mandingo? What does Webster say about soul? I say, you silly chait motherfucker, your great-grandfather tied a ball and chain to my balls and bounced me through a cotton field while I lived in an unflushable toilet bowl. And now you want me to help you overthrow what? The only truth that can be delivered to a four-year revolutionary with a hole card, i.e. skin, is this. Fuck up what you can in the name of Piggy Wallace, Dickless Nixon, and Spiro Agnew. Leave Brother Cleaver and Brother Malcolm alone, please. After all is said and done, build a new route to China if they'll have you. Who will survive in America? Who will survive in America? Who will survive in America? Who will survive in America? Die folgenden Songs haben etwas gemeinsam. People are people, so why should it be? Alle wurden aufgenommen und produziert in den Berliner Hansa Studios. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa Studios. Fritz Music Tours Berlin. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz vom RBB. Um 0.34 Uhr. Fritz, Info. Nachrichten. Mit, man ahnt es, Gerald Kötter-Heinrich. Die Vereinten Nationen, die EU und die Organisation der Islamischen Konferenz haben wegen der anhaltenden Proteste gegen die Mohammed-Karikaturen in einer gemeinsamen Erklärung zur Ruhe aufgerufen. Die drei Spitzenvertreter äußerten darin Verständnis für die Empörung in der muslimischen Welt, stellten aber klar, dass die Gewalttätigkeiten die Grenzen friedlichen Protestes überschritten hätten. Der mutmaßliche Terrorhelfer El-Mutasadek ist am Abend überraschend aus der Haft entlassen worden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte entschieden, dass der Haftbefehl überprüft werden müsse. Der Marokkaner war im August vergangenen Jahres wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Mehr als 100.000 Menschen haben in Frankreich gegen ein neues Arbeitsrecht demonstriert. Die größten Protestveranstaltungen gab es in Paris und Marseille. Vor allem Schüler und Studenten protestierten gegen die Pläne von Premierminister de Villepin, die Probezeit für Berufsanfänger auf 2 Jahre zu verlängern. Die türkische Fußballnationalmannschaft muss die kommenden 6 Heimspiele in der EM-Qualifikation auf neutralem Boden und ohne Zuschauer bestreiten. Das entschied der Weltverband FIFA am Abend. Grund sind die Ausschreitungen während des WM-Qualifikationsspiels gegen die Schweiz im November vergangenen Jahres. In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC gegen Bayern München 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse der Dienstagsspiele: Kaiserslautern gegen Köln 2:2, Dortmund schlägt Duisburg 2:0 und Mainz gegen Bielefeld 1:1. Wetter. Die Nacht bleibt regnerisch bei Temperaturen zwischen 4 und 1 Grad. Dazu weht ein recht frischer und böiger Wind. Morgen gibt es stellenweise auch noch Regen oder Schneeregen. Die Niederschläge lassen aber langsam nach bei maximal 3 bis 6 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Behinderung zwischen Mittenwalde und Rago. Hier ist ein Lastwagen liegen geblieben. Stadtautobahn Berlin A111 stadtauswärts Richtung Oranienburg. Der Tunnel zwischen Holzhauser Straße und Weidmannslusterdamm-Hermsdorfer Damm ist wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt heute Nacht. Und B87 Frankfurt oder Richtung Torgau. Zwischen Lübben und Duben ist die B87 in beiden Richtungen gesperrt, weil die Fahrbahn überspült ist. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. Yeah. the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Aber sind wir wieder auf Sendung? Ja. Oh, spitze. Bist du immer noch der von vorhin? Ja, ja, klar. Okay, ich habe noch mal eine Frage. Was machst du eigentlich den ganzen Tag so, wenn du nichts machst, irgendwie seit 2 Jahren? Naja, ich mache nicht seit 2 Jahren nichts. Ich mache so zwischendurch, mache Gruppenarbeit. Was machst du? Na, so zwischendurch mal ein bisschen arbeiten. Ah, okay. Und kriegst du Arbeitslosengeld oder wie finanzierst du dich? Ja, naja, der Staat macht es schon so. Aber ich wollte mal sagen, du hast doch vorhin gesagt, trägst du den türkischen Titel, ne? Ja. Der dir den Tipp gegeben hat, war Kuttner. Was? Ja, der dir den Tipp gegeben hat? Also arabische Musik war das? Ja, ja, ja. War, ja, ich wollte nur ein bisschen provozieren. Ja, aber der ist sowieso heute nicht so gesprächig. Ich vermute ja irgendwie ein Durchfall oder irgendwas und irgendwie also der andere Herr, der sonst über Wenn es nicht noch was Schlimmeres ist. Das ist aber libanesisch jetzt hier. Ich stell mir gerade kurz vor, wie der im Studio tanzt. Nee, nee, der sitzt auf Klo. Niemals arabisch. Doch, guck mal. Ein bisschen lauter, libanesisch. Ja, ja, Habibi heißt mein Schatz. Auf jeden Fall. Also ist türkisch. Nee, nee, türkisch ist schon arabisch. Habibi, der, du bist aus Berlin? Ja. Ja, kennst du den Winterfestplatz? Lass mal zahlen. Matan? Ja? Kennst du den Winterfestplatz? Nö, sagst du jetzt nicht. Schöneberg? Neunhofplatz? Ja, der, ja. Ja, da ist doch so ein großer Platz, wo es Gemüse zu kaufen gibt. Ah. Ja, hier wird viel Gemüse verkauft. Was? Hier wird viel Gemüse verkauft. Okay, gut. Ja, jedenfalls gibt es da irgendwie so einen Laden, der Habibi hat. So irgendwie aha. So eine komische Taschenkauf, also so eine, mit so Kichererbsenbällchen drin. Ich weiß jetzt, Flasche ist das oder? Ich weiß nicht mehr. Ja, und hast du jetzt vor dem nächsten Mal irgendwie wieder, also machst du dich auf die Suche nach einer Ausbildung oder schreibst du irgendwelche Bewerbungen oder ja, wie wird es jetzt da? Bewerbung schreiben tue ich auf jeden Fall. Und was willst du machen? In welche Richtung? Hast du ja schon irgendwas überlegt? Naja, Maler und Lackierer habe ich mich beworben, 1000 Mal. Das war auch die meiste Zeit high von den Dämpfen. Ja, naja, gut, das stört mich ja nur nicht weiter. Stört dich nicht weiter? Naja, ich meine, das ist Arbeitsrisiko. Ja. Na, es sei denn, es kommt gerade gelegen. Hallo? Moin. Hallo. Was los? Wer ist da? Ich? Oh, guck mich nicht so laut. Hallo, der Pena. Ja, hi. Na? Na, und wie geht's? Gut, und selbst? Ja, auch gut. Es kann sein, dass mein Telefon gleich aufhört, aber weil ich so lange den Lautsprecher anhatte und piept jetzt schon die ganze Zeit. So. Ja, aber hi Peter. Ja, na ja, da. Mir geht's auch gut. Ich wohne den ganzen zu Hause und du? Was? Bist du gerade zu Hause? Ja, im Bett. Nee, ich bin im Bauwagen. Was? Im Wohnen im Bauwagen. Im Bauwagen? Ja, hä? Da wohnst du? Ja. Ja, klar. Wieso denn das? Na ja, meine Eltern haben mich rausgeschmissen früher, vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren? Ja, na ja, klar. Und jetzt wohnst du seit 6 Jahren im Bauwagen? Na ja, seit 2 Jahren bei Freund gewohnt und 4 Jahre jetzt im Bauwagen. Und, aha. Aber Armin geht noch. Wo hast du den Bauwagen her? Den Bauwagen, den habe ich mir gesucht. Auf der Straße? Ich wohne doch in Peppo bei Berlin. Ach so. Und bist du glücklich in dem Bauwagen? Ah ja, klar. Ich habe mein Bett. Und was machst du, wenn du eine Freundin Das ist mein Zuhause. Ah, okay. Und hast du es hier schön eingerichtet? Wie viel Platz hat man da drin? Oh, naja, der Bauwagen ist 2 Meter breit und 8 Meter lang. Ist schon ganz lustig. Ah, okay. Hier kann man auch gute Partys feiern. Ja, und muss man nicht mal mitbezahlen. Ja, das stimmt, ja. Kannst du mit dem auch rumfahren oder steht der irgendwo nur? Der steht außerhalb von einem Dorf, das Peppo heißt, bei Berlin. Peppo? Peppo, ja. Aha, nie was von gehört. Nee? Nee. Nee, und auch nicht. Hast du da auch ein Telefon, ja? Wie bitte? Hast du da auch ein Telefon? Naja, ein Handy, ja, ja klar. Ah, okay, und wo wäschst du dich? Ich? Im Graben. Wo? Im Graben. Im Graben? Ja, hä? So ein Quatsch. Auf öffentlichen Toiletten oder wo? Ich koche mir mein Wasser, mein Kaffeewasser, alles aus dem Graben. Auf meinen Ofen. Aha. Ja, in Peppo ist das Wasser noch sauber. Ja, ja, von wegen. Nee, man muss das ja bloß abkochen. Also es gibt viele biologische Überlebenskünste. Ja, die ganzen Leitungen gehen raus nach Peppo hier aus Berlin. Die ganzen Abwasser. Da ist schon Abwasser. Nee, nee. Das kommt direkt aus einer Quelle. Kein Abwasser. Nee? Nee. Nee. Na, dann ist ja gut. Na ja, klar. Muss mich ja waschen. Ich kann ja nicht stinken auf die Arbeit. Wie und wo kriegst du deine Post hingeliefert? Auch zum Wohnwagen? Nee, ich habe keine Adresse. Aha. Wird wo bist du gemeldet? Was? Wo bist du gemeldet? Na, auf Bauwagen. Kundennummer 09. Glaube ich nicht. Wieso glaubst du das nicht? Na, jeder muss doch gemeldet sein in Deutschland. Na, bin ich ja. Es gibt hier keine Straße. Das aber heißt einfach wieso kriegst du Bauwagen deine Post nicht? Was? Und was ist mit deiner Post? Wieso kommt die da nicht an? Na, ich bekomme keine Post. Ich bekomme nur Post von meinem Abgeber. Du musst doch irgendwann Post kriegen. So Quatsch, der verarscht uns. Ja, also ich will ja auch nicht. Wieso? Wer verarscht die wen? Ich muss mal kurz das Telefon umlegen. Ja. Umlegen? Ich muss ihr Telefon umlegen. Ja, sonst ist es gleich weg. Dann könnt ihr euch keine unterhalten. Ja. Also meine einzige Post, die kommt zu meiner Firma gesendet. Ach, du arbeitest? Ah ja, klar arbeite ich. Ich muss ja überleben. Okay. Ja, siehst du, dann klärt sich die ganze Sache doch schon. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz umlegen hier. Ah, schönen guten Tag. Ja, hallo? Guten Abend. Moin. Guten Abend. Guten Abend, ja. Oder morgen. So, seid ihr da? Wer ist da? Ja, hier ist Lina. Nochmal. Ah, hier ist Billy. Billy? Hey, Billy. Ich bin Lina. Hallo, Lina. Ja. Hi. Der andere im Bauwagen ist? Peter aus Peppo. Peppo bei Berlin. Berlin, ja. Hier ist Billy bei Potsdam. Billy bei Potsdam. Genau. Ah, okay. Was sagst du dazu zu dem Bauwagen und irgendwie? Hört sich ganz lustig an und warum nicht? Ja. 8x2 Meter. 8x2 Meter. Ganz schön toll. Das ist lustig. Man kann hier Partys feiern, alles. Also, das ist alles bloß eine Gewohnheitssache und Einstellungssache. Und Kinder, der eben rausschmeißt, weil es zu laut ist. Ja, das ist total. Und du stehst da auf dem Acker oder wo? Naja, ich stehe am Ackerrand, ja, also außerhalb vom Dorf. Ach du meine Güte. Und hast du gar keine Angst um die Nacht vor? Vor Wildschweinen? Nein, oder? Ach, welche Wildschweine? Ja, sicher. Hörst du manchmal nachts Wölfe? Wie bitte? Wölfe? Wölfe. Nee, Wölfe gibt's bei mir nicht. Hier gibt's nur Kühe. Kühe! Und freilaufende Hunde bitte. Ja, die Hunde gibt's vielleicht auch, aber man hört die Kühe und die Schafe im Sommer. Wildschweine! Nee, Schweine sind hier nicht. Okay. Nee. Aber vielleicht freilaufende Unhöfliche. Was? Vielleicht freilaufende Unhöfliche. Naja, die kommen. Naja, da hatte ich bis jetzt Glück gehabt. Also, wenn hier jemand vorbeikommt, war er bis jetzt immer freundlich und aufgeschlossen. Na. Ja, weil ich nur naturverbunden bin. Hast du eine Frau eingeladen in den Wohnwagen? Wie bitte? Hast du auch mal eine Frau eingeladen in den Wohnwagen? Ja, selbstverständlich. Ich habe eine Freundin, aber die wohnt nicht. Was hat sie dazu gesagt, dass sie irgendwie in den Graben pissen musste? Pissen? Ich wasch mich da. Ich wäsch dich als ein Futter. Aber man muss doch auch mal auf Toilette gehen. Ah ja, klar. Da muss man natürlich ein Loch und da macht man seine Chefs da rein. In ein Loch? Ja, ja, und dann macht man das Loch wieder zu. Aha. Nicht dein Ernst, oder? Na, warum also, denn nicht? Ich habe hier keine Toilette im Bauwagen. Hier gibt's doch kein Wasser. Außer im Kram. Und was ist mit einer Dixie-Toilette dann wenigstens oder sowas? Wie bitte? Eine Dixie-Toilette? Nee, die kann ich ja gar nicht bezahlen. Ach so. Nee, jetzt wirklich, gräbst du hier wirklich ein Loch? Na, man gräbt sich da ein kleines Loch, macht deine Chef. Und aber dann, im Winter. Da musst du aber viele Löcher graben. Wie bitte? Da musst du aber viele Löcher graben. Das ist richtig, ja. Und der Boden ist doch gefroren. Wie willst du denn ein Loch graben? Ach, die bohrt er sich schon im Sommer. Die bohrt er schon im Sommer genau. Vor. Ach, er geht ja, vor. Alles klar. Also scheiß Loch in den Graben. Und außerdem ist nein, das auch im Graben, da machst du nicht mit dort. Das macht man nicht. Verarscht uns hier. Nein. Doch. Willst du dich gern besuchen kommen? Nee. Kannst dich gern besuchen kommen in meinem Bauwagen. Also ich habe noch nie von Kepo gehört und ich habe noch nie von irgendeinem Verrückten gehört, der irgendwie draußen am Acker wohnt und sich irgendwelche Löcher bohrt, wo er reinscheißt. Im Graben rein. Im Graben. Nee, aus dem Graben. Ja? Was? Ehrlich? Was? Das hast du noch nie gehört? Nee, wie alt bist du? Ich bin du? Aber nicht wie alt, es gibt richtige Wagenbogen. Also, wo ja, lauter ja, aber in Berlin, da hat man irgendwie Zugang zu allen möglichen Sachen noch. Und nicht irgendwo auf dem Acker. Nee, also ich habe auch viele Freunde in Berlin-Mitte, da ist auch eine Wagenburg. Ich weiß, gibt's die überhaupt noch? Das ist da zwischen Ostbahnhof und Dannewitzbrücke, ne? Ganz genau, die? Ganz genau. Ja. Ja. Nee, und jedenfalls habe ich viele Freunde, aber eben, ich wohne jetzt alleine in Peppo, weil ich mich da wohlfühle. Hm, ganz allein. Das geht, ja, ja. Na, ich habe natürlich auch Freunde, die mich besuchen, hm. Aber eben wohnst du hier alleine, ja. Meine Freundin wohnt in Berlin. Ach, du hast eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Die macht das auch alles mit? Wie bitte? Die macht das auch alles mit? Ja, na ich sage, die hat ihre eigene Wohnung in Berlin und kommt halt raus zu mir aufs Land. Ah, okay. Ist ja sehr kulant, war von ihr. Jo. Ja, ob die weiß, hat er am Graben pullert? Nee, ich glaube nicht. Nein, nicht pullert, aber ich die freut nee. Sich über das schöne, reine Wasser, wenn sie wüsste. Naja. Jo. Das ist, ja, aber das ist cool, da spart man Miete und man hat sein ganzes Gehalt von der Arbeit. Man kann immer sparen, außer was arbeitest du eigentlich? Essen und trinken. Was machst du? Ach, was arbeitest du? Ich bin Straßenbauer. Straßenbauer? Was? Wie, du bist der Mensch, der irgendwie mit diesem Presslufthammer steht. Mir den Morgen verarscht. Und die Steine festklopft. Nee, naja, ich früher habe ich gepflastert und Randsteine gesetzt und jetzt bin ich halt immer Asphaltstraßenbauer. Also ich baue Autobahnen, Landstraßen, Parkplätze, alles mit Asphalt. Aha. Asphalt wo man ist mit der Wald, die drüber fährt und sowas alles. Ja. Ach so, okay. Da braucht man ganz schön viel Kraft, ne? Um das alles irgendwie bedienen zu können. Ja, die bekommt man da auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, und im Sommer ist es immer schön warm. Mhm. Im Bad. Da verdient man schon genug Geld. Ah, okay. Hat man kann auch viel nebenbei machen, nach der Arbeit, während der Arbeit. Wie, was machst du denn nebenbei? Ja, man kann noch Hilfe pflastern und alles nach der Arbeit. Hilfe pflastern? Hm? Ach so, sozusagen als kleiner Nebenjob. Ja, so ein Nebenjob, ganz genau. Ah, okay. Und ja, machst was, auch, macht ja? Was macht denn bei der Arbeit? Ja, was macht denn, genau. Was macht denn dabei? Bei der Arbeit, na arbeiten. Ja, aber du hast gesagt, du machst noch was. Nee, während der Arbeit nicht, aber man tut halt bei der Arbeit Asphalt walzen. Hm. Und du musst die Löcher noch buddeln für den Winter. Wie bitte? Die Löcher für den Winter musst du noch buddeln. Ja, das kommt ja nach der Arbeit. Nee, die machen die nee, nach der Arbeit ist ja Pflastern. Ja, nein, ich bin doch nicht jeden Tag Pflastern. Man tut teilweise Pflastern nach der Arbeit, wo man sich Geld verdient, aber nicht jeden Tag. Zu meiner anderen Frage. Du hast gesagt, dass du von deinen Eltern rausgeworfen wurdest? Ja. Mit wie vielen Jahren war das? Wie alt ich da war? Ja. Da war ich 16. Echt? Und hast du noch irgendwie Kontakt zu denen? Nee, den will ich nichts zu tun haben. War es schlimm, ja, mit denen, oder? Ja, naja, der Alte hat gesoffen, Mutter hat mir verprügelt. Die Mutter hat dich verprügelt? Ja, ja. Und der Vater hat mich festgehalten. Ach du meine Güte, das ist schrecklich. Nee, das war halt der viele Alkohol. Ach so, die Mutti hat keinen Alkohol getrunken? Nee, meine Mutter nicht, aber die war ganz schön agro, trotzdem. Weil der Mann von ihr Alkohol getrunken hat. Ja, die hat teilweise gekippt, aber eben sonst weiter nicht. Gekippt? Teilweise, ja. Ah, okay. Und kippst du auch? Ich? Nein. Okay. Das Vorbild hat gereicht. Ja, nee, das musste ich sein. Aber bist du nicht traurig darüber, dass du keinen Kontakt mit denen hast? Wie bitte? Bist du nicht traurig darüber? Naja, aber man empfindet doch eigentlich Hass, wenn man verprügelt wird. Ja, aber letztendlich, wenn man sich dann so ganz allein auf der Welt wiederfindet? Ach naja, man hat ja viele gute Freunde eigentlich und okay. Man hat aber einfach so viele Freiheiten und kann machen, lassen, tun, was man will. Aber Hass mit Hass zu schüren ist, glaube ich, nicht gut. Wie bitte? Wenn man den Hass mit Hass schürt. Nee, nein, ich hasse ja nicht andere Leute, ich hasse ja bloß meine Eltern. Das meine ich ja. Hast du noch Geschwister? Gut, ich höre gerade, wir geben wieder ab. Das soll es erstmal von hier gewesen sein. Ich gebe zurück. Ich höre aus der Regie, dass wir abgeben müssen. Ich bedanke mich für das Gespräch und gebe ab. Ich gebe zurück an die Regie. Gut, ich bedanke mich zunächst bei den drei Herren für die Aussagen und gebe zurück an den nächsten Übertragungsort. Bitte sehr. Ich bedanke mich und gebe wieder ab an die Regie. Ich übergebe dann an den nächsten Übertragungsort. Ist gut, danke schön, wir müssen abgeben. Ich muss mich leider jetzt bei Ihnen entschuldigen, wir müssen abbrechen. Wir müssen jetzt ganz schnell abgeben. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir geben zurück dann an die nächste Schaltungsstation. Wir haben noch ein wenig Zeit, im Kopf wäre euch noch keine Kommandos. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen an dieser Stelle. Ich bitte um Entschuldigung. Wir geben ab. Hallo? Hallo? Ja, ja gut, dann sagen wir mal Schiss jetzt. Ah, warum? Naja, jetzt ist eins und jetzt kommt der nächste. Noch eine letzte Frage. Ja? Also eine letzte Frage noch. Ja, bitte. Wie scheißt sich das im Winter draußen auf dem Acker? Oh. Naja, der Pullermann wird ganz schön klein, weil es kalt ist, aber eben, wenn die warme Wurst kommt, geht schon. Wieso I? Hört sich scheiße an, ist aber so. Ja, jetzt haben wir gerade ein Signal bekommen. Ich sage gerade, schade, wir müssen abgeben. Ja, wir geben ab. So, und damit geben wir ab. Ich gebe zurück an die Regie. Ich bedanke mich und gebe ab. Ich danke Ihnen für dieses ganz kurze Gespräch und gebe jetzt wieder ab. Sie können jetzt nicht mehr antworten, dazu haben wir keine Zeit. Wir sind jetzt raus. Ja, wir gehen nämlich an den nächsten Übertragungsort. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Das war's erstmal. Also, ihr hört es selbst, liebe Zuschauer hier im Saal, die Stimmung ist riesig. Wir melden uns am Abend noch einige Male wieder. Ich gebe ab. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Trotz alledem. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo. Was kommt die Frau über Berlin? Ich bin noch da riesen Ding. Fremd bin ich eingezogen. Fremd zieh ich wieder aus, der Weiber mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Es zieht ein Mondenschatten. Vorübergehen ans Tor dir gute Nacht.